Okay, dann würde ich vorschlagen, fangen wir jetzt an. Diese Veranstaltung Subjekte in der Krise, Perspektiven kritischer Subjektwissenschaften ist zugleich eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung als auch die Abschlussveranstaltung der Ferienuniversität Kritische Psychologie, die in den letzten 5 Tagen an der Freien Universität stattgefunden hat und dort vorrangig von verschiedenen Studierendengruppen organisiert worden ist. Ich möchte an dieser Stelle gleich zu Anfang den vielen Leuten danken, die mit ihrem Einsatz das möglich gemacht haben und in den letzten Tagen organisiert, gekocht, referiert und diskutiert haben und das zu einem so gelungenen Event gemacht haben. Ich freue mich, dass wir für diese Abschlussveranstaltung die anwesenden Diskutantinnen auf dem Podium begrüßen können. Zuvor muss ich gleich sagen, es sind ja etwas weniger Leute, als im Programm noch stehen. Alfred Krowotzer, das war ja schon am Donnerstag auf der Ferienuni deutlich, musste sich leider entschuldigen, weil er erkrankt ist. Und auch Moritz Markert musste dringenden anderen Verpflichtungen nachgehen. Umso mehr freut es mich, dass ich jetzt hier begrüßen darf zu meiner Rechten, Tove Zeuland. Sie ist promovierte Philosophin, studierte Geschichte und Germanistik in Zürich. Ist Lehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten, Redaktionsmitglied der Zeitschrift Widerspruch und sie kommt insgesamt aus der Frauenbewegung und steht sozusagen nicht so sehr hier für die kritische Psychologie im Sinne des großen Ks, sondern für eine kritische Psychoanalyse. Das wird sie sicherlich selber noch ausführlicher darstellen. Rechts neben ihr grüße ich Michael Sonntag. Er ist promovierter Psychologe, arbeitet als freier Publizist in Salzburg. Und seine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem zum Zusammenhang von Politik, Gesellschafts- und Wissenschaftsgeschichte und die historische Psychologie. Zu meiner Linken darf ich begrüßen der am weitesten angereiste Dennis Fox. Seiner Webseite entnimmt man die sympathische Vorstellung, dass er Akademiker ist, Schriftsteller, Aktivist und Fotograf. Er war bis vor kurzem Professor für Recht und Psychologie an der Universität Illinois in Springfield. Und er ist Mitherausgeber des Bandes Critical Psychology, An Introduction und hat unter anderem für die Enzyklopädie der Peace Psychology den Eintrag im Critical Psychology gemacht und soll über diese, sozusagen spricht von dieser Strömung auskommend. Links neben mir Vanessa Lux, Psychologin und in den Endzügen ihrer Dissertation. Ihr kennt sie sicherlich an der Ferienuniversität an der Vorbereitung sehr aktiv beteiligt. Sie ist unter anderem Mitherausgeberin des Bandes Abstrakt negiert, ist halb kapiert, Moritz Markert zum 60. Geburtstag. Sie ist Redaktionsmitglied des Forums Kritische Psychologie und der Zeitschrift Luxemburg Gesellschaftsanalyse und linke Praxis. Und ganz kurz zu meiner eigenen Person. Ich bin Redakteurin, angestellt bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, eben für diese Zeitschrift Luxemburg. Ansonsten Lehrbeauftragte in Stendal und ebenfalls Mitherausgeberin dieses besagten Bandes für Moritz. Zuletzt habe ich zusammen mit Alfred Krowotzer und Alex Dimirovic das Buch Das Subjekt zwischen Krise und Emanzipation herausgebracht. Das hätte jetzt gut gepasst, wenn Krowotzer da gewesen wäre. Wir wollen von dem Ablauf sagen, der Podiumsveranstaltung so machen, dass Vanessa und ich versuchen, gemeinsam durch ein Gespräch auf dem Podium zu führen und uns gleichzeitig daran beteiligen wollen. Es wird also jetzt nicht so eine Mini-Ring-Vorlesung werden, wo jeder der Leute auf dem Podium sozusagen einen Kurz- oder Langvortrag halten, sondern wir wollen gerne versuchen, sozusagen schneller ins Gespräch zu kommen. Zum Ablauf ist es so, dass wir dann auch versuchen werden, sozusagen 2 Themen sozusagen anzureißen zunächst, dann schon die Diskussion mit euch zu suchen und dann nochmal sozusagen vielleicht zurückzukommen aufs Podium, ganz wie sich das ergibt, also wenn ihr dringende Diskussionsbedürfnisse oder Fragen habt, dann meldet euch zu Wort. Okay, zur Einleitung möchte ich sagen, die Ferienuniversität stand ja unter der Überschrift Kritik macht Handlungsfähigkeit, das also schon darauf hinweisen sollte, dass Kritik von Macht- und Herrschaftsverhältnissen und die Kritik konkreter Formen von Kapitalismus die Voraussetzung ist für die Entwicklung von linken Perspektiven, für die Transformation von Verhältnissen, in denen die Einzelnen immer wieder Interessen von Ausbeutung und Profit unterstellt sind. Die Krise, zumindest die aktuelle Macht- in Teilen die Brüchigkeit kapitalistischer Reproduktion deutlich und ist gleichzeitig die Form, in der Kapitalismus sich immer wieder reproduziert. Also nicht unbedingt ein Ausnahmezustand. Und doch ist es so, dass die Frage, ob Kapitalismus das geeignete Modell sei, die Lebensgewinnung für die Menschen zu organisieren, es im Zuge der letzten Wirtschaftskrise immerhin bis ins Feuilleton der großen bürgerlichen Zeitschriften und Zeitungen geschafft hat. Dieses sozusagen Fenster in der öffentlichen Diskussion war begleitet von der Angst auf der einen Seite und zum Teil der Hoffnung auf der anderen, dass jetzt möglicherweise ein Sturm der Unteren losbrechen würde, der die Verhältnisse auf die Füße stellen könnte. Für unser Podium würde sich sozusagen daraus die Frage ergeben, nachdem wir jetzt zumindest bislang diesen Sturm noch nicht gesehen haben, wann, unter welchen Bedingungen sind Menschen bereit, sich zu wehren? Und die Frage ist vielleicht auch, wäre es jetzt nicht an der Zeit? Was ergibt sich eigentlich subjekttheoretisch oder subjektwissenschaftlich daraus, dass man sich oft in der Situation fühlt, als Linker zu warten auf den Sturm? Was denken wir vielleicht auch falsch, wenn wir so über die Menschen und ihre Widerstandsformen nachdenken? Einerseits kann man sagen, breitet sich bei den Menschen das Wissen aus, dass es so nicht weitergehen kann. Gerade in der letzten Woche, habt ihr wahrscheinlich gelesen, hat eine Umfrage für relatives Aufsehen gesorgt. Allerdings gab es solche Ergebnisse jetzt schon öfters. Die Angst ist nicht mehr ganz so groß, aber die Umfrage der Bertelsmann Stiftung belegte, dass 9 von 10 Deutschen dieses Wirtschaftssystem ablehnen, Gerechtigkeitslücken beklagen und knapp 70% sozusagen die Prioritäten von wirtschaftlichem Wachstum hin verschoben sehen wollen zu sozialer Gerechtigkeit und Umweltschutz. Jetzt ist natürlich die Frage, was solche Umfrageergebnisse eigentlich über Handlungsperspektiven aussagen, also was sozusagen psychologisch gesprochen das Verhältnis von Einstellung und Handeln. Und spätestens seit der letzten Bundestagswahl ist ja klar, dass das ein ziemlich unklares Verhältnis ist, denn auch da waren im Vorfeld ja die Umfrageergebnisse so, dass eine Mehrheit von Leuten bereit war, den Sätzen von Lafontaine und Sarah Wagenknecht, die ihnen anonym vorgelegt worden sind, zuzustimmen, in denen Enteignungen gefordert worden sind der Banken, Sozialisierung des gesellschaftlichen Reichtums und so weiter. Und zwar haben sich Verschiebungen in der Wahl gezeigt, aber jetzt doch auch nicht der große Umbruch. Das heißt, also die Frage, ob gesellschaftlich für notwendig erachtete Entwicklungen für die Einzelnen, auch wenn sie diese Entwicklungen selbst als notwendig erachten, ob die eben für sie jeweils handlungsrelevant sind oder werden, hängt von einer Vielzahl von Fragen ab, über die theoretisch und psychologisch gestritten wird. Man könnte sagen, die banalste Form, das zu fassen, ist zu fragen, ob überhaupt alternative Handlungsmöglichkeiten in meinen Wahrnehmungshorizont hineinragen, ob sie Teil meines subjektiven Möglichkeitsraumes werden, wie das in der kritischen Psychologie heißen würde, ob sie Handlungsmöglichkeiten für mich sind. Es ist schließlich auch die Frage nach Kräfteverhältnissen, auch auf dieser ideologischen Ebene, ist es überhaupt vorstellbar, dass die Welt, auch wenn man so nicht mit ihr zufrieden ist, sie anders funktionieren könnte. Jahrzehnte von neoliberaler Politik haben den Einzelnen widersprüchliche Botschaften nahegelegt. Einerseits wurde ihre Selbstverantwortung und Eigeninitiative aufgerufen. Sie sollten sich selbst als Zentrum ihres Lebens und ihres Schicksals sehen und sich auch dafür verantwortlich fühlen, wenn es denn schlecht aussieht. Und gleichzeitig wurden neoliberale Vergesellschaftungsformen als naturnotwendig dargestellt, als individueller und auch staatlicher Beeinflussung entzogen. Mit der Krise ist das ein bisschen in Bewegung geraten. Der Markt muss reguliert werden, das ist allgemein anerkannt jetzt. Der Staat soll handeln. Und andererseits erscheinen Alternativen eher weniger möglich als bisher, sowohl gesellschaftlich als auch für die Einzelnen. Also vor diesem Hintergrund wollen wir diskutieren, wie unterschiedliche Theorien des Subjekts diesen Zusammenhang diskutieren, welche Perspektiven sich ergeben für transformatorisches Handeln, welche Kritik sie in den Mittelpunkt stellen und vielleicht auch in Bezug auf die Gesellschaft sagen, welche Funktion die Psychologie bei der Beförderung oder bei der Behinderung menschlicher Emanzipation spielt oder spielen könnte. Ja, dann würde ich mal mit unserer ersten Frage einsteigen. Und zwar, die würde ich gerne als allererstes an Tove richten, geht aber ansonsten auch an die anderen im Publikum und auf dem Podium. Und vielleicht einfach so dann der Reihe nach, ihr könnt ja dann mit überlegen, welche subjektiven psychischen Probleme werden von der aktuellen Form der kapitalistischen Gesellschaft befördert? Oder vielleicht auch, welche Subjektivierungsweisen werden in dieser Formation reproduziert? Welche Subjektpositionen perpetuiert oder wie auch immer du das aus deiner Perspektive eingreifend formulieren würdest? Ja, also ich denke zunächst, dass die Frage des Subjekts, der Krise des Subjekts, wie ihr diese Veranstaltung nennt, ganz zentral ist und vermutlich auch der zentrale Schwachpunkt in einer linken, langen linken Tradition, weil das irgendwie immer wieder rausfällt und vermutlich auch am schwierigsten zu theoretisieren ist und auch politisch umzusetzen. Vielleicht zunächst nochmals zur Frage, was überhaupt das also ich würde jetzt nicht von Psychologie sprechen, sondern mein Hintergrund ist die Psychoanalyse und zwar vor allem die französische Psychoanalyse, also ich komme von Jacques Lacan her. Was überhaupt Theorien, Konzepte, die mit der Psyche des Menschen arbeiten, zu dieser Frage sagen können. Und ich würde, also mein Zugang ist, dass ich diese Ansätze, die sich mit der Subjektivierung befassen, vor allem in einem analytischen Sinn verstehe. Also ich glaube, die Psychoanalyse hat als Gesellschaftstheorie sehr viel zu bieten und vielleicht ist das auch ein bisschen ein Unterschied, wenn ich jetzt euch zuhöre. Ich muss gestehen, ich kenne von der kritischen Psychologie eigentlich fast gar nichts. Ich kenne ein paar Texte von euch, aber ich habe beispielsweise nie Holzkamp im Original studiert. Aber was ich sehe oder auch immer wieder höre, ist die Frage der Handlungsfähigkeit. Und da möchte ich jetzt vielleicht einsteigen, weil ich glaube, bevor wir handeln können, ist die Frage, was eigentlich genau das Problem ist. Diese Analyse muss zunächst geleistet werden. Und ich glaube, genau das ist die große Schwierigkeit mit der Art des Kapitalismus, die wir heute haben, nämlich mit dem Neoliberalismus, dass er selbst, dass ihm eben gelungen ist, seit dieser Krise der 70er Jahre, ganz viele Kritiken der sozialen Bewegung beispielsweise in sich aufzunehmen, zu integrieren, in einer Weise, dass es heute vermutlich ganz schwierig ist, den Menschen nahezubringen, was ihr Dasein mit der Entwicklung des Kapitalismus zu tun hat. Also ich glaube, die theoretische Herausforderung, die Frage, warum wehren sich die Menschen jetzt heute nicht mehr, weil es geht vielen zunehmend schlecht, aber die Mobilisierung, die steigt nicht parallel mit der Deklassierung, mit der Verarmung der Menschen. Das ist ja das Problem, das wir verstehen müssen. Und ich denke, dass das mit einer zentralen Vorgehensweise, ich würde auch sagen, Subjektivierungsform des Neoliberalismus zu tun hat. Um das ganz grob zu charakterisieren, was ich wahrnehme, jetzt aufgrund von meinem Hintergrund, ist, dass es ein merkwürdiges Nebeneinander hat von auf der einen Seite eine totale Ausrichtung von allen Menschen auf die Erwerbszentriertheit, also seit der Krise des fordistischen Systems Mitte der 70er Jahre sind wir ja alle dazu aufgerufen und ist das einzige Heilsmittel, das uns der Kapitalismus anzubieten hat, dass alle Menschen erwerbstätig werden sollen. Also das Ausrichten des ganzen Lebens an der Erwerbstätigkeit ist eigentlich das der Zugriff der Menschen für die Erwerbstätigkeit, ist das zentrale ökonomische Moment, also was allgemein als Ökonomisierung des ganzen Lebens bezeichnet wird. Gleichzeitig, und das ist sehr viel weniger sichtbar, findet dabei eine völlige Inanspruchnahme des Privaten, das eben in dem Sinn dann auch gar nicht mehr privat ist, statt. Und ich glaube, was hier geschieht, das ist so schwierig ins Blickfeld zu bekommen. Also wir sind einerseits öffentliche Menschen, indem wir alle irgendwie uns nur noch definieren darüber, was wir in der Erwerbsarbeit tun. Aber parallel dazu und sehr viel stillschweigender findet im Privaten eine Indienstnahme aller unserer persönlichen Ressourcen statt. Und das ist aber sehr viel weniger sichtbar, was mit uns da geschieht, weil wir sind in erster Linie ja Menschen, die irgendwie sich in der Öffentlichkeit und im Erwerbsleben bewegen. Also die Identifikation mit dem Erwerbsleben auf der einen Seite lässt dann sehr viel weniger ins Blickfeld bekommen, was uns privat geschieht. Und da wäre jetzt auch meine erste quasi Rückfrage, können wir in diesem Sinn von einer Krise des Subjektes sprechen oder müssen wir da nicht vielmehr auch fragen, ob dieser Zugriff auf die Menschen nicht für Frauen und für Männer etwas sehr Unterschiedliches bedeutet? Weil Frauen aus historischen Gründen ganz anders mit diesem, was ich jetzt als privat in Anführungszeichen bezeichnen würde, verbandelt sind, also verknüpft sind aus historischen Gründen, das möchte ich betonen, glaube ich, dass diese Schwierigkeiten auf individueller Ebene sich für Frauen anders gestaltet, grob gesagt, als makrostrukturelle Größe als für Männer, weil Frauen beständig mit etwas involviert sind und tangiert sind von Problemen, die nicht öffentlich erscheinen. Und ich glaube, das ist auch gegenwärtig das Problem überhaupt von linker Politik, dass sie dieser Bereich, also die ganze Krisendiskussion der Linken, fokussiert ja nur immer auf die Frage der Arbeitsplätze, auf die Frage der Restrukturierung im Bereich des Kapitalismus, aber das lässt unterbelichtet, dass wir auch extreme Restrukturierungen haben in dem, was bisher als privat galt, was man als, sagen wir, soziale Reproduktion bezeichnen müsste. Also was überhaupt in dem Bereich geschieht, damit die Menschen so weit hergestellt sind, dass sie erwerbstätig werden. Dieser Bereich, der ist weder in der linken Kritik im Bewusstsein, noch ist er für die Individuen im Bewusstsein, die mit diesen Problemen in diesem Bereich der sozialen Reproduktion zu tun haben. Und ich spreche jetzt mal nur über diesen Bereich, über den Erwerbsbereich, können dann vermutlich meine Kollegen noch mehr sprechen. Ich glaube, dass Frauen gegenwärtig sehr mit einem Problem konfrontiert sind, das ich bezeichnen würde als, auf der einen Seite wird Geschlecht zunehmend dethematisiert als ein Organisationsprinzip für die soziale Reproduktion und auf der anderen Seite werden die Probleme in diesem Bereich aber immer größer, sie werden auch dort größer, wo dieser Bereich in die Erwerbstätigkeit überführt wird. Das ist nämlich, ich müsste das vielleicht später dann noch ausführen, gar nicht so einfach möglich im Rahmen der kapitalistischen Akkumulation, wie wir sie heute haben. Also es gibt bei diesem Zugriff auf das Privatleben ganz zentrale Probleme, mit denen primär Frauen konfrontiert sind, währenddem gleichzeitig sowohl in den kritischen wie in den staatlichen Diskursen immer mehr davon gesprochen wird, dass Geschlecht eigentlich keine Rolle spielt, keine Rolle mehr spielen soll. Und diese Form der Dethematisierung, glaube ich, ist für Frauen gegenwärtig auch psychisch das größte Problem, weil sie beständig mit einem Problem involviert sind, konfrontiert sind, das es eigentlich als solches gar nicht gibt. Weil wir sind ja primär erwerbstätig und wir verwirklichen uns in der Erwerbstätigkeit. Und es fehlt wie ein politisch-öffentlicher Diskurs, was denn was in den Privathaushalten emotional, aber auch vom Arbeitsaufwand geschieht. Beispielsweise nimmt die Arbeitsbelastung durch die Arbeitsmarktintegration von Frauen in den letzten 30 Jahren, wenn man die Gratisarbeit und die Erwerbstätigkeit zusammenzählt, laufend zu, währenddem sie für Männer ungefähr gleich bleibt. Das sind aber lauter Dinge, die als das so nicht im Bewusstsein sind. Und ich glaube, das größte Problem gegenwärtig ist, dass, das gilt natürlich in gewisser Weise auch für Männer, aber diese Individualisierungsstrategie, glaube ich, davon sind Frauen nochmals anders tangiert, dass es keine öffentlichen und politischen und auch kritischen Diskurse darüber gibt, was das eigentlich bedeutet, wenn wir jetzt alle an den Markt herangeführt werden. Und das wird noch zunehmen jetzt durch die Krise. Ich höre damit mal auf. Ja, vielen Dank. Ich finde, das war schon ein sehr, sehr spannender Einstieg. Ich würde auch gleich weitergeben wollen an Michael Sonntag. Wie würdest du vielleicht auch unter Einbezug von Toves Vorlage jetzt schon, dass es vielleicht Unterschiede für Männer und Frauen in dieser Bewältigung der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaftsformation gibt. Wo würdest du die Probleme sehen? Wie würdest du den Zusammenhang zwischen psychischen Störungen oder Problemlagen, Problemsituationen, wie auch immer man das formuliert, und Gesellschaft denken? Man hört dir nichts mehr. So, ich bin nicht sicher, ob ich auf diese Fragen jetzt antworten kann. Ich würde gerne anders anfangen, nämlich mit dem Sturm der Unteren und der Linken, die auf diesen Sturm wartet, die Hände und sonst was ringend. Ich komme aus der 68er-Bewegung, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Also genau die gleichen Denkfiguren ließen wir damals auch schon über uns ergehen, also produzierten sie auch durchaus selber. Und warten immer noch. Und wahrscheinlich, also in 30, 40 Jahren werdet ihr vielleicht auch alle noch warten. Das ist nicht mein Ansatzpunkt. Also da hier zu sitzen und jetzt darauf zu warten, dass irgendwelche mehr oder weniger umfangreichen Massen mehr oder weniger umfangreiche Revolutionen durchführen. Das Gleiche gilt für dieses Moment der Krise. Die ist für mich auch sehr bekannt. Also das ist nicht das erste Mal, dass ich so eine miterlebe. Ich glaube auch nicht, dass die Dimension, die dieser Krise jetzt zugeschrieben wird, also wirklich derart viel massiver ist als damals, beziehungsweise auch in den Zeiten zwischendurch. Das einzig wirklich Neue, ist die Rolle des Finanzkapitalismus im Moment, die damals so überhaupt nicht erkennbar war. Und auch die Bewegung der Linken ging ja nie gegen einen separaten Finanzkapitalismus, sondern das war der Kapitalismus überhaupt, und als solcher galt der Investivkapitalismus. Also das Investieren des Kapitals und die Ausbeutung, die damit verbunden war, Produktion und Lohnarbeit. Und jetzt aber kommt eine neue Dimension, also durch diese Auswucherung des Finanzkapitalismus. Und ich darf auch hier nochmal an die alten Griechen erinnern, also denen das ja die Zinsnahme immer schon verdächtig war, weil sie eben aus nichts etwas machte. Während heute also es offenbar genau umgekehrt ist und der Finanzkapitalismus aus etwas nichts macht. Wie das weitergeht, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube auch nicht, also es geht zwar die Rede, also der Markt soll reguliert werden. Das hatten wir aber auch alles schon mal, und es ist dann immer schlimmer geworden, also spätestens mit der Reagan- und Thatcher-Regierung. Solche Appelle verlaufen im Sande, denke ich mal, und das ist... Ich bin nicht sicher, ob da wirklich, also definitiv Regulationen stattfinden werden. Das Gleiche, denke ich, gilt für die Auswirkungen auf die Individuen. Alles, was wir haben, ist nicht was grundsätzlich Neues, sondern es ist nur eine Verdichtung und eine Steigerung. Und Zuspitzung wäre wahrscheinlich schon übertrieben, weil man darf sicher sein, dass es in 10, 20 Jahren nochmal verdichtet und gesteigert wird. Was für mich das Spannende daran ist, also ich würde jetzt keine Qualitätsurteile über irgendwelche Befindlichkeiten irgendwelcher Individuen gerne von mir geben, ob Mann oder Frau oder sonst was dazwischen. Was für mich das Spannende ist, ist die Frage, die man stellen kann, wie das ankommt bei den Leuten, wie das von denen verarbeitet wird und wie in diesem Zusammenhang die kapitalistische Gesellschaft es schafft, ihre unglaublich effizienten Integrationsmechanismen weiter am Leben zu erhalten, auf eine Weise, bei der es ganz offensichtlich, meiner Meinung nach jedenfalls, töricht wäre, also das so zu denken, als seien wir hier auf der einen Seite und die Agenten der Integration sitzen, was weiß ich, in irgendwelchen Machtpositionen, sei es auf der Seite des Kapitals, sei es auf der Seite der staatlichen Administration, sondern für mich ist das Interessante an der Sache, wie tun wir alle zusammen, damit es immer weitergeht. Ja, und auch alle, die hier sitzen und auch alle, die unterdrückt werden, auch alle, die darunter leiden. Und das aber ist für mich eine Frage. Das ist nichts, wozu ich jetzt irgendwelche fertigen Antworten hier habe, sondern das ist eine Frage, die ich einerseits spannend auf mich zukommen lasse, andererseits weiter versuche, ihr nachzugehen. Aber dazu möchte ich jetzt weiter erstmal nichts sagen. Vielen Dank. Dann würde ich auch noch Christina fragen, wie würdest du den Zusammenhang denken zwischen der gegenwärtigen Gesellschaftsformation, auch vielleicht ein bisschen vor dem Hintergrund, was wir schon gehört haben, und möglichen Verarbeitungsweisen, wie taucht das darin auf, was bedeutet das für die Subjekte? Ja, ich glaube, yeah. Danke. Ich kann in gewisser Weise vielleicht von der anderen Seite anknüpfen an das, was Tove gesagt hat. Also ich glaube, wenn man sagen jetzt nochmal kurz von der Diskurs, wie Arbeit umstrukturiert wird im Zusammenhang, auch wie insgesamt sozusagen die Produktion oder die Leitproduktivkraft in der Gesellschaft umstrukturiert wird, dann hat sich da ja sehr viel verschoben, sozusagen weg vom Fließband und hin zum Computer, weg von der Vorstellung sozusagen, dass man sehr stark sich einfinden muss in diese Fließbandproduktion, bei der man praktisch seine Emotionen und auch sein eigenständiges Denken oft abgeben muss am Eingang, hin zu einer Produktion, die sehr stark darauf setzt, das Wissen der Leute einzubeziehen, auch ihre ständige Fortbildung, ihr ständiges Weiterlernen. Sagen, das sind die Zusammenhänge, in denen ganz viele alte Kritiken sozusagen Teil des neuen neoliberalen Diskurses geworden sind, von man soll dann nicht nur 8, 4 Jahre im Leben lernen und dann davon 40 Jahre arbeiten, sondern lebenslanges Lernen haben und so weiter, wie es viel in den Studierendendiskursen sozusagen früher ja gefordert worden ist. Wichtig, glaube ich, ist, dass eben die individuellen Ressourcen, das hat Tove ja schon gesagt, eingebunden werden und gleichzeitig die Art, wie die Arbeit organisiert ist, auch in den großen Unternehmen, transnational, immer von Konkurrenz bestimmt. Das bedeutet, dass die Konkurrenzfähigkeit des Arbeitgebers oder des Unternehmens sozusagen unmittelbar eingebunden werden muss in die eigenen Handlungsmuster und in die eigene Form sozusagen des Denkens, wie man sich zu seiner Arbeit stellt. Und das hat, glaube ich, widersprüchliche Konsequenzen. Es gibt ja diese Techniken, in denen das umgesetzt wird, die ihr wahrscheinlich zum großen Teil kennt, also die Auflösung von Stechuhren, das Hinarbeiten auf Zielvereinbarungen, das heißt, man bespricht, wann etwas fertig sein soll und belegt nicht mehr fest, wie das im Taylorismus war, sozusagen, was der beste Weg dahin ist. Jeder darf seine eigenen Wege dahin führen, man flacht die Hierarchien ab, man bringt viel mehr Anteile der Arbeitstätigkeit, auch planende Anteile auf die unteren Ebenen, sodass die Menschen sozusagen, das eben früher hieß, humanere Formen oder vollständigere Aufgaben erfüllen. All diese Formen führen dazu, dass sie sozusagen einerseits Intensivierungstechniken der Arbeit sind, die Leute arbeiten mehr, schneller und länger, und andererseits bringen sie die Menschen aber auch in Situationen, wo sie sich andauernd erfahren als diejenigen, die planen, die handeln, die effizient sind, die etwas geschafft kriegen, die in der Projektförmigkeit, in der ganz viel Arbeit abläuft, eben sozusagen sich auch mit ihren Leidenschaften hineingeben und das auch müssen, aber eben es auch können sozusagen. Ich meine, viele von uns arbeiten wahrscheinlich gar nicht so viel anders, deshalb ist es vielleicht uns gar nicht so fremd, dieses Gefühl. Das Ergebnis ist aber eben oft die Ausweitung der Arbeitszeiten und auch zum Teil eine Verschiebung dessen, wo man sich sozusagen selbstverwirklicht fühlt und wo nicht. Es gibt eine ganz interessante Studie von Hochschild, einer amerikanischen Soziologin, die ein familienfreundliches Unternehmen untersucht hat, wo die Leute im Prinzip die Möglichkeit hatten, sozusagen auf Teilzeit zu gehen. Da gibt es eine Kita in dem Unternehmen, da können die Kinder abgegeben werden, und sie stellt dann fest, dass alle auf sämtlichen Hierarchieebenen, von der Produktion bis ins Top-Management, unglaublich lange arbeiten, also relativ zufrieden dabei sind. die Kinder sind ja versorgt, sind dann zum Teil sozusagen 13 Stunden in der Kita, aber sozusagen man muss jetzt nicht so ein wahnsinnig schlechtes Gewissen haben, die hängen jetzt nicht irgendwo einfach nur so rum. Und die Leute sprechen sehr über sich, dass sie sozusagen sie die treibenden Handelnden in ihrer Tätigkeit sind und das genießen und dann kommen sie nach Hause und dann kommen diese Leute, die andauernd was von einem wollen, also diese kleinen Leute meistens. Und das sozusagen, das, es gibt bei Marx so eine Formulierung, dass er sagt, sozusagen das Absurde an der Produktion oder das, warum die Einbindung der Leute in der Produktion, wie die funktioniert, ist, dass die Menschen sich in der Arbeit fremd von sich fühlen und bei der, und außerhalb der Arbeit bei sich. Obwohl ja sozusagen sie in der Arbeit Teil des gesellschaftlichen Produktionszusammenhangs sind und außerhalb nicht. Und das, finde ich, hat sich ein bisschen, zeigt sich so ein bisschen an solchen Beispielen, dass das sich in dem Empfinden der Menschen zum Teil geändert haben, dass sie das Gefühl haben, sie sind in der Arbeit bei sich und außerhalb der Arbeit fremden sozusagen Mächten unterstellt, die sie nicht kontrollieren oder wo diese nicht so gut planen können, dieser Zeitnot unterstellt. Und das bindet sie eben mit ihren Leidenschaften an ihre Arbeit. Und gleichzeitig ist die Rückseite davon sozusagen, dass die Leute, dass es eben keine Grenzen in der Arbeit gibt, dass sie sich in die Erschöpfungsdepressionen arbeiten, die Depressionszahlen kennt man ja, also es ist ein bisschen sozusagen nicht ganz so einfach, dass einfach nur die Zahlen 1:1 auch die Depressionserkrankungen wirklich sind, aber dennoch kann man sagen, es ist ein allgegenwärtiger Diskurs sozusagen, die Erschöpfung und die psychischen Probleme, die damit einhergehen und auch durch die Vorstellung, wenn man sich in der Arbeit die ganze Zeit als sozusagen Macherin seines Lebens fühlt, dann heißt es, wenn man außerhalb der, also dass wenn man die Arbeit nicht aufrechterhalten kann, man eben auch selbstverantwortlich dafür ist und das bedeutet, dass man sich dann schuldig fühlt und keine Vorstellung von, wie kann man sich zurück, sozusagen, auf was kann man zurückgreifen an gesellschaftlichen Absicherungen oder auch an gesellschaftlichen Formen, wie ein solches Leben überhaupt durchhaltbar wäre, wie man sich sozusagen am Steuer seines Lebens fühlen könnte, ohne die ganze Zeit völlig fertig von der Arbeit zu sein und immer nur plant, was man mal macht, wenn man Zeit hat, aber man kommt nie dahin, dass man das verwirklichen kann. Vielleicht einen Punkt noch, sozusagen, ich glaube, dass das zum Beispiel bei den der Art, wie über Emotionen gesprochen wird und wie Emotionen Thema sind, sozusagen auch in der Arbeitsorganisation und in den Ratgebern, die damit zu tun haben, sozusagen ein ganz deutliches Bild ist. Es gibt da in der kritischen Psychologie so einen, diesen Begriff sozusagen der restriktiven Emotionalität, also wie fühlt man sich sozusagen, wenn man sich einrichtet in den gesellschaftlichen Formen, versucht sozusagen nicht über das hinaus zu reichen, sozusagen, was einem nahegelegt wird. Und Holzkamp sagt, eine Form, in der das möglich gemacht wird, ist sozusagen, dass Kognition und Emotionen auseinandergerissen werden, dass man das Gefühl hat, beides hat nichts miteinander zu tun, Gefühle hat man halt, keiner weiß so recht, wo sie herkommen. Sie werden so ein bisschen als so, je tiefer, desto mystischer, desto sozusagen interessanter, man kann da viel drüber sprechen und Frauenzeitschriften lesen, aber sozusagen das, was man tut und was man kognitiv macht, scheint damit nichts zu tun zu haben sozusagen. Wenn man sich jetzt überlegt, wie das so im Fordismus wie gearbeitet wurde, ist das natürlich sehr funktional. Man kann den Tag am Fließband oder auch auf der Verwaltung durchhalten, wo man langweilige Dinge tut, über Jahrzehnte wahrscheinlich nur, wenn man sich nicht die ganze Zeit erlaubt, das zu fühlen, wie sich das anfühlt. Oder zu sagen, okay, dafür gibt es einen Ersatz, der liegt in meinem wirklichen Leben dann jenseits dessen. So. Und das geht nicht mehr, sozusagen, diese Art von Dissoziation funktioniert nicht mehr, weil ich eben aufgefordert bin, meine Gefühle unmittelbar mit in die Arbeit einzubringen. Und deshalb müssen die Leute lernen, sozusagen Emotionalität herzustellen. So, und zwar unter Nutzung von Techniken, die man zum Teil aus der Theatertechnik von Strasberg und Stravinsky, Stanislavski lernt, also ich erinnere mich an Emotionen, die ich mal gehabt hatte, eine Situation, in der ich bestimmte Emotionen gehabt habe und lerne, die sozusagen wieder aufzurufen. Und dann bin ich bereit, aus dieser Emotionalität heraus das zu tun, was sozusagen da nahegelegt wird. Also gibt es in den Techniken des neurolinguistischen Programmierens ganz ähnlich. Ich liege morgens im Bett und fühle mich depressiv und denke, was soll ich bloß aufstehen, kommt sowieso nur Arbeit, die ich nicht schaffe. Und dann konzentriere ich mich ganz stark und denke an den Tag am Meer, wo es rauscht und wo ich denke, ja, und jetzt aufstehen und schwimmen und dann frühstücken und dann spazieren gehen. Und dann fühle ich diese Art von Handlungsbereitschaft und dann stehe ich auf und gehe zur Arbeit. Und das, glaube ich, ist eine neue Form, sozusagen, wie die Menschen sich zu sich selbst ins Verhältnis setzen, wie sie lernen, sozusagen, sich auf eine andere Art zu manipulieren. Das ist natürlich nicht total anders. Ich meine, ich glaube, dass die Leute, die morgens, also mein Opa ist irgendwie sein Leben lang morgens um 4:30 aufgestanden und ins Bergwerk gegangen. Ich nehme auch an, dass der irgendwelche Techniken hatte, wie er das geschafft hat, aus dem Bett zu kommen und diesen Tag sozusagen ins Auge zu blicken. So. Aber es ist doch so eine andere Art, wie das allgegenwärtig verhandelt wird und wie man sozusagen alltäglich aufgerufen wird, von der Fernsehserie bis sozusagen bis zum Selbstmanagement-Ratgeber bis sonst wo. Also es ist andauernd da. Ja, ich würde da noch ein bisschen was anknüpfen. Das ist ja schon so eine kleine Frage, die können wir ja auch im Laufe noch weiter diskutieren. Ist es eine stärkere Intensität oder ist in dieser stärkeren Intensität, die anscheinend Erschöpfung produziert, neue Qualität drin? Und ich würde gerne eine Dimension noch hinzufügen, und zwar nämlich einfach für die Diskussion die ganze Frage, inwieweit die Selbstaktivierung mittlerweile unter die Haut geht. Ne? Das meint auch den Bereich natürlich der Lebensweisen, des Privaten, aber auch ganz klar von Gesundheit und Krankheit. Und zwar will ich das am Beispiel machen. Eine Möglichkeit oder eine Variante, könnte man denken, die ja so ein bisschen immer so eine Grenze war dessen, was ich leisten kann, war ja meine Biologie. Ne? Das ist eine schöne biologische Grenze, sei es des Körpers oder auch der intellektuellen Fähigkeiten. Das ist auch umgeschlagen in eine problematische Dimension als biologischer Determinismus, der mir dann in einer gesellschaftlichen Struktur eine bestimmte Funktion zuweist oder dass ich nur eine bestimmte Funktion haben kann und zum Beispiel nur zur Hauptschule und nicht an die Uni gehen kann und sozusagen das auch noch gleichzeitig legitimiert. Nun ist es so, das finde ich eigentlich eine relativ spannende Entwicklung. In den letzten 10 Jahren hat sich im Bereich des biologischen Determinismus eine Menge getan, nämlich diese eindeutige Legitimation, dass das, was wir können, tun und sind, in den Genen liegt, scheint aufgebrochen zu sein. Ich will euch mal ein Bild zeigen, das ist von vor 2 Wochen, das Cover des Spiegels, einige haben es schon gesehen, da steht groß drüber, der Sieg über die Gene. Und gemeint ist, es ist ein relativ langes Feature da drin, dass jetzt nicht mehr die Gene unmittelbar unser Leben bestimmen, sondern neuerdings wir auch die Gene bestimmen können, das heißt beeinflussen können. Konkret gemeint ist, also Sie haben das sozusagen in der Genetik festgestellt, dass anscheinend es nicht mehr so einfach ist, den Zusammenhang zwischen irgendeinem phänotypischen Merkmal und dieser DNA-Struktur herzustellen. Und es gibt jetzt einen neuen Versuch, diese Entwicklungen aufzugreifen und theoretisch zu verstehen, indem man eben jetzt sowas wie Stress, Lebensstil, Ernährung, andere wie auch immer gearteten Umweltdimensionen reinnimmt und versucht dadurch Unterschiede zwischen Leuten, die anscheinend die gleiche DNA haben, aber trotzdem irgendwie noch andere Merkmale zeigen, wie zum Beispiel Zwillinge, dass das sozusagen an der Stelle jetzt mit neuen Konzepten interpretiert wird. Und was ich daran interessant finde, ist, dass diese partielle Relativierung des Determinismus, die da drin angelegt ist, wunderbar mit diesem Versprechen, dass jeder ist seines Glückes Schmied, zusammengeht. Und da könnte man nochmal gucken, also inwieweit sozusagen diese Intensivierung einfach auch schon ein Schritt ist, wo auch, und das hat so ein bisschen was auch mit diesen Entnennungsstrategien zu tun, das finde ich irgendwie eigentlich eine ganz spannende Debatte da an der Stelle. Was können wir eigentlich noch an wieder, also was können Leute eigentlich oder eben wir auch diesen Anforderungen, die uns entgegengesetzt werden, wiederum entgegensetzen. Also sozusagen, wenn wir jetzt nicht mal mehr darauf verweisen können, dass es sozusagen eine, wie auch immer, biologische Grenze dessen gibt, sondern wir bitteschön, sei es unsere Gene, unsere Gesundheit, unser Leben insgesamt entsprechend zu managen haben, zu verwalten haben, und wenn wir das nicht leisten können, dass sozusagen uns am Ende noch eigens in die Schuhe geschoben werden kann, also wenn sozusagen diese Dimension auch der Gesundheit und Krankheit in die Verantwortung der Einzelnen wieder zurückverlagert wird, dass auch da nochmal sozusagen vielleicht ja auch sowas wie eine psychische Erschöpfung unter solchen Bedingungen eine ganz andere Dramatik erlangen kann. Also das fände ich eine spannende Diskussion. Ich bin mir da auch selber nicht sicher. Also ich würde da auch dem zustimmen, so eine Perspektive einzunehmen, dass wir klären müssen, was sozusagen uns was sozusagen diese gesellschaftliche Entwicklung an verschiedenen Ebenen für uns konkret bedeutet. Und nicht jede Depression, würde ich sagen, ist gleich jede andere Depression. Da wäre ich auch vorsichtig. Aber was sind die Möglichkeiten? Was ist das Menschenbild? Was sind die auch theoretischen Konzepte, die wir haben, um das zu artikulieren, was an problematischen Situationen damit in die wir da reingeritten werden, in denen wir alltäglich begegnen und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, da sind. Und das finde ich schon eine relativ zentrale Dimension. Also dieses Biologie ist anscheinend nicht mehr Schicksal, das Schicksal liegt komplett in meiner Hand und wenn ich es vergeige oder nicht mehr mitkomme, dann bin ich auch selber schuld und niemand ist mehr da, der noch mir den Rücken stärken kann. Finde ich eine sehr dramatische Perspektive, auch gerade für die Frage von Widerstand und Artikulationsmöglichkeiten von Widerstand. So viel noch von mir dazu als kleine Ergänzung. Ich würde gerne Dennis auch bitten, nochmal auf die Frage, die er jetzt hier schon, oder auch vielleicht auf die Perspektiven, die ja auch schon angerissen wurden, aus seiner Perspektive nochmal einen Kommentar abzugeben. Also wie würdest du diesen Zusammenhang zwischen Gesellschaftsformation und dem psychischen Erleben der Leute, den Bearbeitungsweisen und ja auch der Situation, in der wir uns befinden, beantworten? First, I want to apologize for not speaking German. Okay. And I'm assuming that since most of you don't have headphones, you can understand me, as opposed to just not caring, which would be good too. It's interesting going last because I could either look at some of the notes I wrote beforehand, or I could just comment on what people are talking about. And I was also glad to hear some of the initial comments, which I can relate to in different ways. I too was around in the United States in 1968 and thought things would have changed by now. And so I'm not somebody who thinks that there's a crisis that's going to mean something's going to happen anytime soon. So for me, that's not the most pressing thing to be thinking about. I think that something that I think has been true of the kinds of things I've looked at over a long period of time is that I focus more on some of the things that Tovi talked about in terms of not just looking at working life, but at non-working life, and at looking at the spheres other than traditional class analysis. And I think that that's always been important, and I think that maybe in the United States that's been done more easily because the Marxist thought hasn't developed there as much as it has here. And so it was an easier way for people to go in different directions, or maybe just a lack of understanding of Marx that moved people in different directions. But certainly just focusing on class analysis, although there's certainly a segment of the left in the United States that does that, it's not the part of the left that most students coming up know about or pay attention to. So I think that looking beyond class and looking beyond working life is important. A lot of my own thinking about this over the years, both politically and in terms of work I've done in psychology, has to do with more of an anarchist perspective than a Marxist perspective. And the part of anarchism that I've always found useful in doing this has been anarchism's focus on trying to figure out how to create a society where both the relationship between the individual and the community proceeds in some kind of symbiotic relationship. That it's anarchism, at least the kind of anarchist that I read, isn't purely a do-your-own resistance to authority, and it's not purely a communal living, let's all hang out together thing, but it's trying to create a society where, to some extent or another, both of those things can take place. And that whether you conceive of individual as separate from society or integrated, or however way you do that, this anarchist focus on looking at all facets of life and how the individual autonomy can be developed as well as community life and responsibility being developed is, I think, been a key question for anarchism. And in mainstream psychology has been a key distinction made in many areas of psychology, in different personality theories, in social psychology. Many parts of mainstream psychology can be looked at in terms of how you create this relationship between individual autonomy, individualism, agency, and on the one hand, and mutuality, communion, sense of community in different terms in different areas. So I think when I look at the world around us in those terms, what seems important to me is to figure out, look historically and also to the extent that it's possible experimentally or observationally, to see what kind of societies have worked best at maximizing both of those sometimes contradictory values or needs, or however we want to associate with them. So I don't think that looking just at working life is a way to do that. I think the survey on Americans being happy with their jobs is kind of interesting, and there's certainly in the United States, I think working people have very little idea of how oppressed they are, and even in terms of things that they could understand in terms of wages, in terms of unemployment benefits, in terms of vacation time, they have very little awareness that in many parts of the world, including in many parts of Europe, workers have better conditions than American workers do. And that the when they hear about leave, maternity leave, for children and unemployment benefits that go on for longer and longer vacations. These are things that American workers generally don't know about. And, you know, historically there was a bargain. They would take more pay instead. I mean, this had to do with the de-radicalization of the labor unions in the 1920s and 1930s, and they accepted more pay, worse working conditions, and less power. The other scattered point I wanted to touch on was this question of emotions and cognition, which, again, I think I don't want to cast a slur, but I don't know if that's harder for people focused on class analysis to get to than people focused on other things. And I think that the link between the two is when I see people who are working on that link together, they're mostly not in psychology, they're mostly not political people, they're people in various personal growth, new age kinds of tendencies in the United States. I'm assuming they have them here too. And many of these groups have workshops on how to understand where our cognitions come from. They talk about cultural influences on why we think the way we think. They talk about understanding our emotions better in order to be able to get a better sense of whether we can trust our cognitions. And so I see that going on in different parts of the culture, though I don't really see psychologists talking about that much, and I don't see certainly people who are politically active talking about that much. And it's one of the things I'm kind of looking into now. Got to figure out what's going on there. Is that enough? Ja, vielleicht können wir die Frage, die ja so ein bisschen ja schon mitdiskutiert wird, was sind eigentlich die Konzepte und die Vorstellungen, mit denen man sinnvollerweise diesen Zusammenhang analysiert, die ja vom Hintergrund her unterschiedlich ist, wie ihr merkt, auf dem Podium. Vielleicht können wir das noch ein bisschen verdeutlichen, was sozusagen diese Unterschiede ausmacht oder was der jeweilige Zustand Zugang ist und welche Analysemittel sozusagen stärker im Vordergrund stehen sollen, eurer Auffassung nach. Ich weiß nicht, Michael, willst du diesmal anfangen? Eine Sache wollte ich vielleicht noch ansprechen, die durchaus auch eine Teilantwort natürlich nur auf deine Frage ist. Also es wurde sehr stark herausgehoben, die zunehmenden Belastungen für die Individuen, bis in den genetischen Bereich hinein sozusagen. Wenn man sich jetzt vor so eine Tafel setzt, Belastung, Belastung, Belastung, Belastung, das braucht man sich ja nicht, also das ist kein Wunder, dass man sich wundert, dass nichts passiert, also sozusagen, dass die Entrechteten nicht ausbrechen. Was mir fehlt, ist dieser eine Punkt, warum guckt eigentlich niemand auf das, was an Kompensation geleistet wird, was an Gratifikationen, was weiß ich, also durch technologische Aufrüstung, also bis in den sozialen Verkehr hinein geleistet wird. Es muss ja Kompensationsstrategien geben, also einerseits natürlich im sozialpolitischen Bereich, das meine ich jetzt aber nicht, ich meine für die Befindlichkeit der Menschen, die offensichtlich in der Lage sind, also die Situation ruhig zu halten, beziehungsweise sogar zu immer neuen Genüssen, immer höheren Genüssen, immer also Fernsehen und so weiter. Also das, denke ich, muss man mit einbeziehen in eine Analyse, also gerade wenn man sich fragt, warum nie die Revolution kommt. Okay, das war's nur. Ja, ich würde da gerne nochmal auf eine andere Dimension reinkommen. Ich würde sagen, nicht nur sozusagen ökonomische oder profitable Kompensationsleistungen, sondern auch natürlich steckt zum Beispiel jetzt in der Auflösung des biologischen Determinismus auch ein Versprechen. Ne? Also auch genau dieses Versprechen, wir können das alles machen, alles tun im Leben. Und ich glaube, dass diese Kombination, also gerade an dieser erschöpfungsproduzierenden Intensität ja auch ist, genau, sehr viel Befreiung darin auch zu bekommen, zum Beispiel im Arbeitsplatz die Arbeitszeiten selbst zu bestimmen, dass die dabei dann nebenbei nie wieder aufhören. Das ist natürlich so eine andere Dimension, oder es ist ja auch offen, an manchen Tagen läuft es vielleicht ganz gut und an manchen Tagen nicht. Und das ist, glaube ich, schon mal eine Dimension, also wo man diese Sachen mit reinbringen könnte. Und ich glaube, ich finde das so wichtig, ich diese Frage finde, was ist für die Leute in diesem System sozusagen auch drin, also was ist, womit verscherzen wir uns quasi, wenn wir sagen, wenn man da einen Bruch mitmacht und etwas anderes fordern, ist natürlich sozusagen auch die Problematik, wie kriege ich das eigentlich genau auf den Punkt gebracht. Also das Problem ist ja meistens, ist nicht so klar, dass ich da bestochen werde oder dass woher meine Ängste kommen, um es vielleicht andersrum zu formulieren, weil es finde ich irgendwie meistens leichter, was die Schwierigkeiten sind für mich in dieser Situation, etwas zu lassen oder mich nicht zu beteiligen, aus dem Arbeitsleben auszusteigen, außer vielleicht Schwierigkeiten haben, an irgendwann auch die Miete zu kommen. Aber gut, diese Auseinandersetzung, was ermöglicht es Leuten und was verhindert es, ist meiner Ansicht nach nicht nur eine Frage von den Kompensationsstrategien, auch im Sinne vielleicht zum Beispiel von Warenästhetik, was ja auch, denke ich, eine Sache ist, diese verschiedenen schönen Schokoladensorten, die man sich nebenbei noch im Supermarkt aussuchen kann, nicht zu unterschätzen, ne? Also sondern die Frage wäre für mich ja auch, gibt es die Möglichkeit nochmal in Problemsituationen, also sozusagen auf der einen Seite in einer politischen Situation, aber natürlich finde ich aber auch in der Frage dessen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der psychischen Situation so unter Druck gerate, das auch auseinanderzukriegen. Diese ganzen Dimensionen, Anforderungen, was ist eigentlich daran noch für mich das befriedigende, das selbstbestimmende Moment und wo kommen sozusagen die fremdbestimmenden Elemente rein. Und ich glaube, für sowas reicht es nicht, einfach nur zu sagen, die werden immer auch ein Stück, wir kriegen ja auch was zurück und deswegen ändern die Leute nichts oder wir ändern nichts daran, sondern ich glaube, es ist gerade sinnvoll, diese Doppelbödigkeit auf den Begriff zu bringen und gerade auch in dieser Doppelbödigkeit sozusagen auch die subjektiven Funktionalitäten von bestimmten Arrangements auf den Begriff zu bringen. Und ich denke, dass da schon, also gerade auch in diesem, mit diesem analytischen Repertoire, mit dem immer die kritische Psychologie hausieren geht, eine ganze Menge auch enthalten ist, dass das genau ermöglicht. Ich würde mal versuchen, so ein bisschen, mal gucken, ob ich schnell hier so ein Beispiel habe. Also zum Beispiel, also eine Sache, wo ich denke, wo das relativ schnell auch praktische Konsequenzen haben kann, wie wir miteinander umgehen, ist zum Beispiel in konkret interpersonalen Beziehungen, sei das in politischen Gruppen, Organisationen, als auch in Eltern-Kind- Konstellationen, als auch in anderen Beziehungsgeschichten, wo natürlich der Einfluss, wie wir was wem, also an nervigen, gegenseitigen Dimensionen zuschreiben, ob wir den Leuten sagen, ja, du bist schon immer so gewesen und deswegen wirst du auch dich nicht ändern, oder ob ich sozusagen mir anhören muss, naja, du wirst halt nie, also jetzt zum Beispiel gegenüber den Eltern, du wirst halt nicht studieren können. Also sozusagen, was bedeuten diese Dimensionen da drin? Wie sind darin auch schon Personalisierung enthalten und was tut man sich sozusagen in gewisser Hinsicht da selbst und anderen an, sozusagen auf einer Dimension? Und da aber, und das finde ich extrem wichtig, und da kommt auch wieder diese Kompensationsleistung an, das ist natürlich nicht eine individuelle Frage, das in solchen Personalisierungen wie Begabung, Identität, Persönlichkeit und so weiter zu denken, sondern das sind ja immer auch gesellschaftliche, kulturelle, wurde hier schon gesagt, Dimensionen, Konzepte dahinter, das Verständnis, ne, von Geschlecht und Geschlechtlichkeit, oder was ist sozusagen die neue Idee, wie Frauen oder nicht mehr Frauen oder so überhaupt zu sein haben, was sie zu leisten haben können und so weiter. Also diese Konzepte, das heißt, es gibt eine gesellschaftliche Dimension da drin, die eben meiner Ansicht nach bis in diese unmittelbar individuellen Problemlagen hineinreicht und die auch auf dem Begriff zu bringen ist und sozusagen um dieses Reproduktionsverhältnis auch mit zu reflektieren und am Ende auch verändern zu können. Das wäre natürlich eine wunderschöne Dimension da drin. Und da finde ich schon, wären so Ansatzpunkte. Und ich glaube, das Zentrale ist eben wirklich diese sich darüber zu verständigen und auch sozusagen darum zu streiten, mit welchen Konzepten, ob es eben zum Beispiel sowas wie ein Konzept von restriktiver und verallgemeinerter Handlungsfähigkeit ist, ob es und welche gesellschaftstheoretischen Dimensionen es sind, welche Geschlechtertheorien wir da drin mit zu berücksichtigen haben, welche Idee von Kapitalismus wir eigentlich haben und wie diese Dinge alle zusammenhängen mit dem, was wir subjektiv erleben und fühlen und denken und können oder nicht können oder meinen zu können, dass sozusagen diese Sache, glaube ich, schon wert ist, genauer auf den Punkt zu bringen. Also so als einen kleinen Punkt. Und vielleicht noch ein, nee, genau. Sozusagen. Genau. Nee, ich glaube, ich würde das hier lassen wollen. Dankeschön. Ja. Also ich glaube, wir haben jetzt schon verschiedene so wie Baustellen. Ich möchte zwei aufgreifen. Und zwar, ich glaube, die Frage der, also du hast jetzt von Reproduktionsverhältnissen gesprochen, oder du hast, Michael, am Anfang gesagt, die Frage eben, können wir auf den Sturm der Untertanen warten? Wie sind wir persönlich, wir alle darin eingebunden? Ich glaube, dass wir da wirklich beginnen müssen, irgendwie tiefer anzusetzen bei den, also die Weise, wie die Menschen eingebunden sind in diese Verhältnisse. Das große Problem oder der Wandel, den ich festmachen würde seit der Krise der 70er Jahre, also ich beziehe mich immer wieder auf diese Krise, weil ich glaube, dass von da an, wie nicht nur in der Entstehung eines neuen Akkumulationsregimes, also wie die Profite erwirtschaftet werden, nämlich mit dem Finanzkapitalismus, sondern auch in der Weise, wie die Menschen gesteuert oder eingebunden werden, etwas fundamental Neues geschieht, dass wir, glaube ich, jetzt noch nicht wirklich verstanden haben, in dem Sinn nämlich, dass die Autoritäten verschwinden. Also es wird sehr viel weniger klar, gegen wen wir uns eigentlich richten müssen, wenn wir uns gegen etwas richten, das uns unterdrückt. Also ich glaube eben auch, dass der Begriff der Unterdrückung in dieser Weise nicht mehr stimmt, weil das sehr viel mehr in die Individuen zurückverlagert wird. Ich glaube, dass das Hauptproblem, jetzt, ich spreche zunächst jetzt nochmals über den Bereich der Erwerbsarbeit, ist, dass eine klassische Form der Entfremdung so nicht mehr stimmt. Es gibt eine andere Form der Entfremdung in dem Sinn, dass wir gerade aufgerufen sind, uns als Individuen einzubringen. Und ich glaube, man muss das wirklich ernst nehmen. Es ist nicht einfach nur eine Erschöpfungsmaschinerie, sondern das Potenzial zur Selbstverwirklichung für viele Leute, nicht für alle. Es gibt nach wie vor ganz viele Arbeitsstellen, wo es das nicht gibt. Aber sagen wir, im ganzen breiten Dienstleistungsbereich, wo ja heute die Mehrheit der Menschen tätig ist, ist wirklich ein Potenzial da, dass die Menschen sich in einer befriedigenden Weise mit ihrer Arbeit identifizieren können, weil sie zumindest von ihrer Selbstwahrnehmung her auch ganz viel Gewinn daraus beziehen können. Also diese Studie von Ali Hochschild, die du erwähnt hast, das Phänomen ist ja, dass der private Bereich Probleme stellt, die in dieser Weise nicht mehr handhabbar sind, und dass der Gewinn an den Erwerbsarbeitsstellen darin liegt, dass die Menschen da funktionieren. Also es gibt mir ein gutes Gefühl, auch wenn ich mich selber überauslaste, aber die Möglichkeit, eine Arbeit irgendwie strukturiert, effizient vorzunehmen, das kann man in ganz vielen Jobs und das kann man zunehmend zu Hause nicht mehr, weil da hat man es mit Menschen und mit psychischen Belangen, mit Beziehungen zu tun, die in dieser Logik zunehmend nicht mehr aufgehen. Also ich glaube, die Form der Arbeitsorganisation, die wir haben in vielen Berufssparten heute, spielt damit, dass sie irgendwo auch eine Größenfantasie der Menschen anspricht, nämlich dass ganz vieles gut und effizient und schnell und mit sehr viel Power bewältigbar erscheint. Also was ich sagen möchte ist, wenn wir uns überlegen, wo das an den Subjekten andockt, ich glaube, es genügt nicht einfach zu sagen, wir werden mehr ausgepresst, sondern dass uns das abholt an unserer Funktionslust, dass wir doch selber gerne extrem effizient sind und uns unglaublich tüchtig fühlen. Das gibt einem im Moment ein extrem gutes Gefühl, wenn man dahin chattet und dorthin und alles bewältigt man und es funktioniert immer. Man ist zwar schon erschöpft, aber dieses Lebensgefühl, und ich glaube, die Verführung darin, über die müssten wir nachdenken, wenn wir verstehen wollen, wie wir wirklich auch selber mittun, wie wir verführt werden, wie wir da eingebunden sind. Also ich glaube, diese Formulierung der Verführbarkeit durch diese neoliberalen Subjektivierungsweisen, das finde ich etwas ganz Zentrales, das muss man ernst nehmen, weil es wirklich an einer Bedingtheit des Menschen anknüpft, dass wir nämlich nicht gerne abhängig sind oder konfrontiert sind mit Problemen, die man jetzt nicht einfach so hinkriegt. Sagen wir ein Kind, das sich nicht so entwickelt, wie wir das gerne hätten, da gibt es einfach mal primär nicht gerade eine Lösung. Aber die Arbeitswelt, die ist, wenn auch nur pseudomäßig, die ist irgendwie so aufgebaut, lösungsorientiert, handlungsorientiert. Es gibt für alles etwas, das können wir gleich tun und umsetzen. Also die Verführbarkeit und warum wir uns alle zunehmend über den Erwerbssektor definieren, ist, dass es dort sehr viel mehr Probleme gibt, die lösbar scheinen, als der ganze private Bereich, wo eben das, was nicht aufgeht, zunehmend ausgelagert wird. Und da möchte ich nochmals auf etwas zurückkommen, das du gesagt hast, Dennis. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Ich meine das nicht so, dass quasi der Nicht-Erwerbsbereich der Ort wäre, wo wir quasi noch bessere Arbeitsverhältnisse hätten, sondern ich glaube, diese Form des Kapitalismus, die wir gegenwärtig haben, bringt das größte Problem mit sich, weil sie auch diesen Nicht-Erwerbssektor einbindet in seine Logik, aber es wird dort nicht sichtbar, dass wir es auch bei Zeitmangel zu Hause mit Kapitalverhältnissen zu tun haben. Also ich glaube zunehmend, dass die größte Ausbeutung und vor allem auch Entfremdung, das scheint mir ganz zentral, in diesem sogenannten oder angeblich privaten Bereich stattfindet. Also der Care-Sektor als unbezahlter Sektor, dort gibt es heute neue Ausbeutungs- und Entfremdungsverhältnisse. Das ist überhaupt nicht das andere oder das Bessere des Kapitalismus, sondern dort geschehen ganz zentrale Dinge, weil die Kapitalverhältnisse zunehmend auf die privaten Haushalte zurückgreifen. Also da entstehen neue Probleme, wo die Welt eben gerade nicht mehr in Ordnung ist oder vielleicht sogar noch weniger in Ordnung, als sie im Arbeitsbereich ist, wo wir zumindest diesen Pseudogewinn haben, dass wir uns da als gut funktionierende Menschen erleben können. Ich würde vielleicht kurz auch anknüpfen, weil ich glaube, vielleicht war ich da nicht deutlich genug, weil ich wollte gerade auch, also ich würde euch total zustimmen in dem, was ihr gesagt habt, ich finde, man soll den Neoliberalismus und wie die Subjekte darin leben, nicht als Verfalls-, Unterdrückungs- und Opferdiskurs führen, nur. Also es gibt natürlich darin Opfer, die die Menschen bringen sozusagen oder die ihnen abgerungen werden, das finde ich, muss man auch sprechen können, aber es ist kein, das ist ja kein Feudalismus, die Leute machen nicht damit mit, weil sie sozusagen sonst an den Pranger kommen, sondern weil es eben darin einerseits Gratifikation, wie du gesagt hast, gibt sozusagen im Tausch, ich meine, jetzt gewisserweise gab es die natürlich im Fordismus auch, also das, die feste Laufbahn, das Haus, das Auto waren ja genau solche Gratifikationen, dass man sagt, ich tausche diese 8 Stunden meines Lebens gegen die Aussicht, dass es meinen Kindern mal besser gehen wird und dass ich ungefähr damit rechnen kann, was so kommen wird im Leben. Und ich glaube, dass dieser Tausch sozusagen ist auch in gewisser Weise implizit immer noch das, woran viele Leute ihr Ungerechtigkeitsempfinden knüpfen, dass dieser Tausch nicht mehr funktioniert. Also harte Arbeit tauscht sich gegen soziale Absicherung. Und dass sie zwar bereit sind, härter zu arbeiten, aber es reicht halt immer noch nicht. Und das, was sie als legitim für sich empfinden, erreichen sie nicht. Aber auf der anderen Seite, ich habe zumindest andauernd, wenn ich darüber spreche, das Gefühl, dass ich selber so ein gutes Beispiel dafür bin, wie das funktioniert. Weil man sich so reingibt in das, was man gerne arbeitet, man organisiert sein Leben projektförmig, hat deshalb Abwechslung, freut sich mal was Neues machen zu können, dann geht man zum Wellness Center und hat das Gefühl, jetzt gönnt man sich mal was, als ob man da nicht genau Teil dessen wäre, dass man seine eigenen Erschöpfungszustände sozusagen notwendig abfedern muss mit der ganzen Industrie, die für diesen Bereich sozusagen immer mehr boomt. So. Aber genau, also das finde ich auf jeden Fall richtig und ich finde aber auch, dass man diesen Punkt sozusagen, was innerhalb der Tätigkeiten selber passiert, sozusagen nicht, also dass man das sozusagen stark machen muss, was du jetzt auch gesagt hast. Und ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht zum Teil auch in der kritischen Psychologie, wenn wir über restriktive Handlungsfähigkeit oder auch die Emotionalität, die damit einhergeht, sagen, zumindest wenn wir so das analysieren oder darüber sprechen, sozusagen zu sehr vernachlässigen, dass es darum geht, dass Leute in den jeweils herrschenden Formen eingebunden werden. Und die herrschende Form ist jetzt halt nicht mehr fordistische Unterdrückung und sozusagen Abspaltung von Emotionalität, sondern diese gesellschaftlich dominante Form zurzeit ist genau, die Menschen mit ihrer Emotionalität aufzurufen, sich zu aktivieren und zu mobilisieren und das alles auf den Markt zu werfen. Und auf der anderen Seite wiederum finde ich, wenn man sich sozusagen so ein bisschen die Punkte bei Holzkamp anschaut, wo er sagt, ja, was ist denn das Problem sozusagen an restriktiver Emotionalität? Sozusagen einerseits, man spaltet es ab von dem, wie man lebt, was man wahrnimmt, aber sie geht einher sozusagen mit einer gewissen Zurückgenommenheit an Lebensfreude. Das ist vielleicht was in der neoliberalen Arbeitswelt nicht so ist, weil man sich sozusagen so, also und jetzt mal abgesehen vom Stress und der Erschöpfung, aber sozusagen eben genau so elektrifiziert fühlt oft, dass man das schafft. Und auf der anderen Seite sagt er aber, es geht um eine dauernde Hintergrundqualität von Angst in der Emotionalität. Und das, glaube ich, ist nach wie vor ein ganz schlagendes Moment, dass sozusagen die ganzen, was einen treibt, ist einerseits die Leidenschaft, aber gleichzeitig ja auch die dahinterliegende Existenzangst. Und ich will jetzt gar nicht die Leidenschaft gegen die Existenzangst diskutieren. Also ich will gar nicht sagen, die gibt es nicht, sondern die gehen halt Hand in Hand. Und das, glaube ich, gilt es stark mit in den Blick zu nehmen. Und ich wollte nur eine Anmerkung noch zu Dennis machen, weil mein Punkt war ja nicht so sehr, dass ich Emotionalität und Kognition nicht zusammendenken kann, sondern dass das sozusagen früher in der Arbeit so stark getrennt worden ist. Und ich finde aber die Sache mit den New Age Workshops ein ganz gutes Beispiel, weil das Kuriose ist ja, dass man immer mehr Arbeitsstellen hat, in denen man das Gefühl hat, man beginnt den Arbeitstag mit einem New Age Workshop. Also wo sozusagen die Morgenrunde in der Redaktion dafür da ist, dass die Leute sozusagen jetzt mal ihre Emotionen aufpolieren und reinschmeißen. Also nicht in meiner Redaktion, nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Aber sozusagen, dass in vielen Bereichen, wo Leute arbeiten, gibt es ja genau solche Runden, die gemacht werden, wo die Leute aufgerufen werden, jetzt mal schnell über Emotionen zu reden, schnell ein Erlebnis, was sie berührt hat am Wochenende, und dann in Verbindung zu der Arbeit herzustellen. Und zwar bis in die Autoproduktion hinein. Also jetzt nicht nur irgendwie Dienstleistung und so weiter, sondern bis dahin, dass ja in der Autoproduktion sozusagen die Emotionalität als Vehikel und Konturierung des Produkts gesehen wird, sozusagen mit dem man die Realisierung dieses Produkts auf dem Markt sicherstellen will. Und auch in den Arbeitsprozessen selber, also wenn die eine Abteilung, ich höre gleich auf mit diesen Details aus der Autoproduktion, aber wenn die eine Abteilung der anderen Abteilung sozusagen, mit der sie früher einfach so kooperiert hat, jetzt plötzlich Präsentationen machen muss, ist in der Präsentation andauernd die Frage, wie kitzle ich denn die Emotionen meiner sozusagen dieser Abteilung, der ich jetzt die Präsentation mache, wie kitzle ich denen bei denen Emotionen heraus, und das geht immer nur dadurch, dass ich meine eigenen irgendwie mobilisiere. Also das wollte ich sagen, ist sozusagen die New Ageisierung der Arbeitswelt ist vielleicht auch ein Teil, wie in dem Neoliberalismus sozusagen die Verbindung von Handeln, Arbeiten und Emotionen zusammenkommt und gleichzeitig mit dem Verwertungszwang und dem Stress verbunden ist, der damit einhergeht. Willst du darauf mal antworten oder auch selber vielleicht nochmal, vielleicht auch in einem weiteren Sinne gucken, was würdest du auch für Techniken oder Methoden? I'll respond to a bunch of things. On the last point, I'll just say I think capitalism has turned out to be very flexible. And so the fact that they can incorporate whatever else people come up with into helping make itself work better, I think we shouldn't be surprised at now. But I think because they can adapt everything, that doesn't mean that everything is useless in other contexts. So I think it's important to try to figure out when things like workshops and dealing with emotions and learning how that works, when that has some liberatory, I don't know if that's a real word, liberatory context, or whether it's just being used for the same ends. I think that's a difficult thing to figure out sometimes. On the one of the earlier points about why the masses aren't doing anything, which I think relates to some of these things, there's been endless sociological, political science studies in the United States on why the working class doesn't revolt, why people just don't vote in socialism, you know, what's wrong with democracy. And the analysis in the States generally revolves around the effectiveness of separating the expectation for democracy in political life, but not in economic life. And certainly in the United States, the average well-trained American middle-class and working-class person knows that they have the right to vote, and they have the right to have a political a party, and the right to be treated equally in courts, even though they know it doesn't always happen. But they don't have the right to have a say in what happens on the job, right? That was given up long before today's workers were born. And so there is no struggle in working class United States to control what happens beyond wages and working conditions, right? They can't, you know, the fact that workers might have some say in what a factory produces, what kinds of products it might produce, what kind of business it's doing at all, this is not something that is seen as the American, is within the American realm of democratic thinking, of democracy. And so I think, you know, the political question is how you change that, how you get people to rethink things, and I don't have an answer to that, but there's certainly people who try to come up with alternatives and workers' co-ops and alternative institutions and trying to create different models, but they're all very much on the fringes. On the this issue of people getting a sense of identity and sense of satisfaction at work, I think that's very true. One of the things, a few months ago, there were a couple of mining cave-ins in the United States, in different states, West Virginia, I think, and nearby. And whenever this happens and people are trapped underground for a long period of time, there's a lot of publicity and a lot of media coverage. And one of the things that I remember reading a couple of months ago when this happened was how many people talked about how much they love their jobs. You know, how much, you know, they've been working in their mines. It's dirty work, it's hard work, it's dangerous work. And they just love that job. Their parents, their fathers had that job and they loved that job. Their grandfather had that job and they loved the job. And this is what gives meaning to their life. And if the mine closes because of this cave-in, there's nothing left for them to do. Not just that they don't know how to do anything else, or that they might be too old to be trained for something else. There's nothing else they want to do. This is their life, and this is what gives them meaning. And I've never felt that way about a job myself, but I think maybe maybe they figured out a way to get satisfactions from the people they work with and feeling good about the progress that they can make personally or that they feel productive. But the fact that they may feel better about the control they have over their lives and their job than they do at home makes me wonder about what's wrong at home. And to me, the critique of non-work life, the critique of ordinary family life, the nuclear family, the way children are raised, the education system, these are things where I think people often do feel lost in the United States. Things are changing very rapidly. There's technological change. Parents often complain or despair that they have no idea what their children are up to. They can't understand what their children are doing. And I suppose this has been going on for thousands of years from what we read, but you know, with technology, I think that the question of technology is something that I think has escalated a lot of those problems today. I don't think people see it as a crisis, but you know, it's hard to keep up with what my 17-year-old daughter is doing online and the kinds of pressures that teenagers have in terms of bullying, in terms of gossiping, in terms of hassling each other. And because of the changes in technology, this no longer ends at the end of the school day when the kid can go home and kind of forget about it. You know, she can be up all night countering attacks online because it just never ends. And so this, I think, is something that the parents of that generation really have no conception of, and I think that's just one of the ways that technology has really come into the home in a way that in something to think about. I think that increasing technology is an example of something that I don't think is tied explicitly to capitalism. And I think that a lot of the problems that I see in society, a lot of the problems I see in people's families, I'm not sure that capitalism is the only reason that those problems exist. And certainly a lot of these problems, a lot of these situations have developed under capitalism, but there were urban problems and classes and poverty before we had capitalism, before we had technology. I think it's worth thinking about factors of size and scale and centralization and hierarchy that don't necessarily have anything to do with capitalism. Then the last point I wanted to comment on was something Vanessa said, which at least what I scribbled down was, what do we believe we can do, or why do we have trouble believing what we can do? And I think that, for me, that's always been crucial in figuring out why we grow up thinking what we're capable of doing and why people have limited imaginations about what's possible to do and what's possible to create. What are the things we take for granted? And, you know, we all pay attention to something and we learn how to throw off our assumptions about whatever the thing is that we're trying to do that with. But, you know, for all of us, I think we have other parts of life where we haven't thought about that, and we go through our ordinary lives and aren't in the habit of imagining alternatives. And I used to tell students that things they should do is they should study anthropology. If they were going into psychology, they should study anthropology, because anthropology is the field that at least supposedly exposes us to the idea that people can do things in different ways in different places. And psychology is sort of traditionally looking for universals. Anthropology is looking for the way things differ. And so I think that's a very useful thing for people to look at. And the other thing I tell them to do is read science fiction, because I think that reading science fiction and utopian fiction when you're young is excellent practice in imagining, again, that things don't have to be the way they are, that instead of just finding one thing to change and then everything will be fine, maybe we need to think in more encompassing ways. Thank you very much. Wir würden jetzt vorschlagen, vielleicht, wenn es von eurer Seite Diskussionsbeiträge, Fragen gibt, dann immer los. Ja. Achso, Moment. Könnte irgendjemand das Mikro hier nehmen? Und mit, weil wenn ihr nicht ins Mikro spricht, hören die Übersetzer. Ja, kurz sortieren. Ja, vielleicht Richtung Michael auch. Du kommst so aus der Foucault-Ecke, oder? Ja, was? Aus der Foucault-Ecke, Michel Foucault, französischer Philosoph, oder? Kann man dich da so ein bisschen eintüten? Er sitzt hier nicht. Na, ja, okay. Ich kenne ihn aber, das muss ich zugeben. Ja. Ja, also jedenfalls so als allgemeine Frage vielleicht auch an alle. Vielleicht gibt es ja schon immer die Krise des Subjekts, aber vielleicht ist ja noch was anderes irgendwie neuer, und zwar die Krise der Intellektuellen. Vielleicht ist das ja die Frage, unsere Frage gerade, welche Aufgabe haben derzeit Intellektuelle? Und ja, genau, so, da fällt mir dann ein, Foucault hat dann halt irgendwie, glaube ich, den universellen Intellektuellen destruieren wollen, das war dann halt irgendwie Sartre, und hat dann halt die Funktion oder so erörtert, was soll der spezifische Intellektuelle sein. So, also du kamst mir sozusagen halt heute Abend so ein bisschen frustriert vor, sozusagen. Ja, ich bin 68er und in 40 Jahren wird immer noch, wenn wir alle 68er sozusagen sein, so, aber nichtsdestotrotz, ja, was ist sozusagen dann mit dem spezifischen Intellektuellen los? Genau, vielleicht sollte ich bei der Frage das lassen. Willst du noch? Ja, nee, ich gebe einfach mal. Ich wollte das gar nicht abwürgen, ich wollte eher fragen, möchtest du darauf antworten? Oder? Und genau, wir machen eine Redeliste, falls ihr... Also, I don't have the slightest idea. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Intellektuellen los ist, auch nicht, was mit der Intellektuellen los ist. Mit der Krise des Subjekts, dass es die immer schon gab, das glaube ich schon. Also ich halte den Begriff allein schon für einen Herrschaftsbegriff. Ich bin aber nicht sicher, das ist jetzt eine völlig andere Ecke der Diskussion, ob ich darauf jetzt einsteigen soll. Also das Subjekt war immer schon in der Krise, das ist schon richtig. Aber es geht, glaube ich, im Moment um die besonderen Krisenbedingungen der Jetztzeit. Und die haben wir ja gerade hier versucht zu entwickeln. Ich möchte jetzt in unverschämter Nichtbeachtung deiner Frage einen Punkt einbringen, den ich unbedingt noch einbringen wollte. Und zwar, da ging's, es geht um diese Gratifikation und die Kompensation. Es geht überhaupt nicht um materielle Kompensation oder dass irgendwer irgendwas zurückkriegt. Ja, und weil er oder sie dafür, dass er was zurückkriegt, nun sich jetzt bereit erklärt, also nun doch die Maloche zu machen. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, es geht um mehr Lustgewinn. Es geht um mehr Emotionen. Es geht um intensivere Emotionen. Zum Beispiel im Privatverkehr, im Privatleben. Und es ist mit Technologie, also neuen Medien und so weiter, ist es möglich, Verkehrsformen zu erzeugen über Handy, ob das ein Mobbing auf der einen Seite ist, ob das also ein Zusammenrufen auf der anderen Seite ist, ob das das Austauschen von pornografischen Filmen ist, etc. etc. Die Liste lässt sich ja endlos vermehren. Von Dingen, von Elementen der Kommunikation, der Auseinandersetzung, des sozialen Austausches, die Lustgewinn bringen. Egal, wie man den jetzt bewertet. Also das Problem ist vielleicht, dass es gar nicht von vornherein möglich ist, das zu werten, sondern dass man erstmal sehen muss, dass das Konsequenzen hat, also dass das neue Verkehrsformen hervorruft und dass es möglicherweise überhaupt erstmal darum geht, also sich diese Verkehrsformen anzugucken und zu schauen, was passiert da eigentlich, was ist das Neue an diesen Entwicklungen. Jetzt rede ich schon wieder zu lange. Okay. Ich wollte dann noch, oder sonst wärst du jetzt dran? Und genau, also ich wollte nochmal auch fürs Podium sagen, wenn ihr Kommentare, Anmerkungen machen wollt, würde ich euch sozusagen, solange es nicht die anderen abwirkt, natürlich vorziehen. Ne? Also falls du dann noch gleich nochmal ergänzen willst. Also ich wollte fragen, ob jetzt diese Selbstverwirklichung und Eigenverantwortung und so nicht nur auf einen ganz bestimmten Bereich von Arbeit zutrifft, nämlich von Leuten, die studiert haben zum Beispiel, und dass ich glaube, dass ein Großteil der Leute, die arbeiten in dieser Gesellschaft, dass es da überhaupt nicht so ist. Also sagen wir mal Handel oder Callcenter oder auch zum Beispiel im Gesundheitswesen ist das, glaube ich, eher auch, also auch mit der Selbstverantwortung eher genau umgekehrt, dass es viel mehr, dass es sozusagen in den 70ern oder so mehr Verantwortung gab und jetzt immer mehr kontrolliert wird, dass immer mehr Dokumentation zum Beispiel eingeführt wird und dass die Leute viel mehr nach Schema arbeiten, zum Beispiel auch Ärzte oder so nach Leitlinien und dass genau da, also da eigentlich auch, also dass es auch gegenläufige Entwicklungen gibt. Und dann zum anderen Punkt noch mit dem Finanzkapital und dem Zins, da hatte Michael vorhin, war also Zins, das weiß nicht, ob du es wirklich so gemeint hast, aber natürlich kommt Zins nicht von nichts, sondern ist ein Anteil am Profit und es gab es schon immer und das Finanzkapital gehört der grundlegend zum Kapitalismus dazu. Und das könntest du vielleicht nochmal genauer sagen, was du damit meintest. Nur ganz kurz. Da muss ich darauf antworten. Das war nicht ich, der das gesagt hat, sondern ich habe zitiert die alten Griechen, denen die Zinsnahme verdächtig war. Die Kunst, sie sahen das nämlich an als die Kunst, aus nichts etwas zu machen. Okay? Dann habe ich gesagt, heute scheint es umgekehrt zu sein. Das ist nämlich der Finanzkapitalismus, die Kunst ist, aus etwas nichts zu machen. Okay, das, diese Metapher oder der Vergleich an dieser Stelle scheint ja noch weiteren Diskussionsbedarf zu auslösen. Aber erstmal noch andere Beiträge hier. Finanzkapitalismus haben wir auch schon ein bisschen länger. glaube, auch Lenin hat schon über Finanzkapital geschrieben und so weiter. Aber ich wollte mich einfach jetzt bei meinem Vorredner anschließen, weil exakt das ist das auch, das mir jetzt mehrfach in der Diskussion immer aufgefallen, dass immer davon gesprochen wird, verflachte Hierarchien, mehr Kreativität, mehr Arbeitszufriedenheit, mehr Subjektivität, Problemlösungsansätze. Das ist ein Bereich, der bei Arbeitsverhältnissen vielleicht beim ganz kleinen Teil von Freiberuflern und vielleicht noch an den Universitäten zum Tragen kommt oder im IT-Bereich, aber in großen anderen Teilen der Arbeitswelt findet das genau eben überhaupt nicht statt. Da nimmt die Unterdrückung zu, da nimmt die Kontrolle zu. Da gibt es keine flachen Hierarchien, sondern ganz krass immer viel mehr. Da kann man auch nichts verändern. Da wird immer gesagt, nee, der will das so. Ja, also ich kenne es sowohl aus dem Krankenhaus, ich kenne es aus dem Opernhaus, ich kenne es aus dem Studentenwerk und. Ja. So, und da, oder man muss ja einfach nur mal zu Netto an die Kasse gehen, wie sich die Kassiererinnen da fühlen, ja. Die leben da in purer Angst, ja. Die werden dann überwacht von Sicherheitsleuten und die werden Kamera überwacht und die werden von der Kasse überwacht, weil was sie da rüberziehen, ja. Also das ist überhaupt kein schönes und befriedigendes Leben, in Erwerbstätigkeit zu sein. Und man kann nur froh sein, wenn man sich davon mal entspannen kann. Aber der Grund natürlich, warum man sich auch mit den Geschichten im Freizeitbereich auseinandersetzen muss, ist, dass ganz viele Leute immer mehr von diesem, selbst von diesem unerträglichen Arbeits- und Erwerbsleben immer mehr ausgeschlossen werden. Ja, und wir große Teile der Gesellschaft haben, die gar nicht mehr in so eine Prozesse reinkommen und die institutionell sozusagen wird für die andere, werden andere Bereiche geschaffen, sowas wie ein zweiter und dritter Arbeitsmarkt, wo sie wiederum dann kontrolliert überwacht werden können, ja, nur eben keinen Lohn mehr bekommen, ja, also die Lohnarbeit ist schon mehr oder weniger fast was Tolles und man muss sich freuen darüber, dass Mindestlöhne von der Gewerkschaft ausgesprochen werden, die eigentlich eher ein Armutszeugnis sind, weil es bedeutet, dass die Gewerkschaften nicht mehr die Kraft haben, ordentliche Tarifverträge auszuhandeln, an die sich die Arbeitgeber halten. Ja, ja, genau. Also das ist einfach ein Problem. Ich habe auch mit dem Theater jetzt ein bisschen was gemacht und da ging es darum, dass die subtileren Formen von Unterdrückung aufgegriffen werden und da man da Veränderungsmöglichkeiten schafft und sie sichtbar macht. Aber zunehmend wird das immer weniger wichtig hier, ja, weil ähnliche Verhältnisse sind wie überall anders sonst auch auf der Welt. Also ich glaube, ich kann da anschließen an dem Punkt, wo vorne auf dem Podium sehr lange Zeit das Objekt in der Krise war. Dann gab es immer schon zwei Geschlechter und dann kam jetzt nochmal ein bisschen mehr das Blicken darauf, welche Gruppen gibt es. Und ich glaube, das ist ein Teil des Problems der Debatte gewesen. Ich finde, das ist kein thematisiertes Thema. Ich glaube, es ist relativ bekannt, dass Frauen wesentlich weniger verdienen, gerade in Deutschland, dass das eigentlich groß durch die Presse geht. Ich habe nur eher den Eindruck, es greifen andere gesellschaftliche Gruppen auf. So, also, und wie das dann auch zu verarbeiten ist. Das wäre da für mich eine Frage. Der Hinweis auf Hochscheid kann man auch sagen. Das geht vielleicht auch in die Richtung meines Vorredners. Wer kann sich es leisten, dafür bezahlte Dritte zu haben? Wer hat die Versorgung in den Kindergärten? Wie weit ist das öffentlich oder ist das nicht öffentlich? Wer kann das leben oder kann das auch nicht leben? Ich glaube, die für mich zwei sehr spannende Punkte war nochmal dein Hinweis auf das Thema Verfügbarkeit in der Arbeit. Wie weit kann man Arbeitsprozesse sehr viel klarer strukturieren, planen und auch für sich als angenehme Erfahrung mitnehmen, ich habe was geschafft. So. Wenigstens für einen gewissen Zeitpunkt, für eine biografische Phase. Das finde ich, glaube ich, das Interessante, weil ich glaube, irgendwann kommen auch die Punkte der Erschöpfung. Aber dass es so eine Form der Organisation von Arbeit gibt, die als auch dort, wo vorher vor allem Fremdbestimmung war, heute das auch als, ja, wenigstens als angenehm erfahren wird. Nicht unbedingt als zwingender Lustgewinn, aber schon sehr viel mehr als angenehme Erfahrung. Dort, wo das nicht ist, wo es so Richtung Retailerisierung geht, auch im IT-Bereich an manchen Punkten, da wäre dann die Frage, wie weit dann der private Bereich reinkommt, wo man auch sagen kann, da gibt es dann alternative Methoden. Und das ist es, glaube ich, was immer so ein bisschen sich verschiebt. Welcher Teil gerade wohin geschoben wird und deshalb eigentlich rausfällt und welcher gerade wieder eingebunden wird. Ich glaube, das sind so die Ungleichzeitigkeiten, dass es nicht eben ein Subjekt, sondern viele gibt und die mal gerade irgendwie ein anderes Problem haben. Und deshalb hören die halt nicht zu, wenn man sie anruft. Ja. Danke. Ja. Ja, ich wollte auch nochmal zu Privatarbeit. Ich würde mal sagen, wir sind sehr effizient im Privaten zurzeit. Also gerade was so die Anknüpfung sozialer Kontakte angeht. Also die Ferienuni wird bei Facebook von unglaublich vielen unterstützt und es freuen sich drüber. Also wo ich so denke, wir haben da eigentlich eher Formen gefunden, die effektiv sind, das Private zu beschleunigen und so hübsch zu verpacken, auch da eine Form von Verführbarkeit. Das heißt also, dass man da zum Beispiel im Privaten eine unendliche Auswahl inzwischen hat an Menschen, also das heißt, mit denen man Kontakt knüpfen kann. Und diese unendliche Form verheißt mir im Hintergrund die ganze Zeit, es kann immer was Besseres kommen. Also ich glaube, das ist auch was, ich kann immer noch jemand Netteres kennenlernen, ich kann immer noch irgendwie zu tolleren Leuten Kontakt aufnehmen und sogar von denen lesen und so. Also und das durchzieht sich, glaube ich, auch durch ganz, ganz viele Bereiche, weswegen mir das Private da gar nicht so problematisch vorkommt. Also ich da gar nicht so das Gefühl habe, dass es ein Defizit gibt und dass es dann auch eventuell eine Altersfrage wieder ist. Das heißt also sozusagen anders aufgewachsen, das dazugehört. Das ist eine Form, die meiner Ansicht nach sehr zufriedenstellen kann. Ich finde, das jetzt ganz interessant zu hören, was vom Privaten jetzt aufgenommen wurde. Ich habe ja, als ich am Anfang das angesprochen habe, angesprochen wegen dem, was in der feministischen Ökonomie als soziale Reproduktion bezeichnet wird, das ist im Wesentlichen die Tätigkeit, die nicht entgolten wird, also Gratisarbeit, die, um das einmal noch doch gesagt zu haben, mehr, wenn man das umsetzt, in Wert setzen würde, volumenmäßig größer ist als der Teil der Arbeit, der in Erwerbsarbeit verrichtet wird. Also wenn ich vom privaten Bereich spreche oder bisher gesprochen habe, meine ich diese Tätigkeit als Ort der Produktion von Dienstleistungen und Gütern, die einfach nicht bezahlt wird, aber ein Arbeitsbereich ist. Also ich meine nicht die Freizeit mit dem Privaten, sondern der Arbeitsplatz des Haushaltes. Und in diesem Bereich meine ich, dass es der Kapitalismus auf diese Arbeit mehr zurückgreift. Also Klaus Dörre spricht heute von innerer Landnahme, aber er meint damit eben leider nicht diesen Bereich. Das würde ganz zentral dazugehören, dass es Zugriffe gibt auf Ressourcen der Menschen, also in einem im marxischen Sinn als Ausbeutung, die aber nicht über die Erwerbsarbeit läuft, sondern über nicht bezahlte Arbeit. Also davon wollte ich eigentlich sprechen am Anfang. Ich gebe dir aber recht, es gibt gleichzeitig in diesem privaten Bereich eine irrsinnige Ausweitung von Differenzen. Also du hast das ja auch angesprochen, die Genussmöglichkeit, die differenziert sich ja unendlich aus. Darum finde ich dieses Konzept von Lacan auch so interessant, dass er sagt, der Spätkapitalismus zeichnet sich durch einen neuen Imperativ aus, nämlich es sind keine Verbote mehr, sondern die Aufforderung, richtig und genügend zu genießen. Also der Imperativ des Überichs heute lautet, genieße. Und wenn man jetzt diese beiden Aussagen über das Private zusammennimmt, dann denke ich, gibt es da einen ganz neuen Mix von Problemen für die Subjekte. Wir haben auf der einen Seite extreme zeitliche Restriktionen in dem Gratis-Arbeitsbereich, in den Haushalten. Da wird die Zeit immer knapper und die Arbeit immer mehr. Und wir haben auf der anderen Seite diese Genussexpansion in allerlei Differenzen. Also die Menschen müssen immer differenter werden. Jeder muss und jede muss anders sein als die andere, weil das zur Selbstentfaltung gehört. Und da entstehen enorme Widersprüche, dass dann die Person, die noch mit Care-Arbeiten verbunden ist, irgendwie ihren Genuss nicht optimieren kann, aber das auch auf sich nimmt und vielleicht noch irgendeinen Kurs besucht, wie sie das auch noch hinkriegt. Also ich wollte eigentlich damit sagen, in diesem angeblich privaten Bereich entstehen heute ebenso viele neue Widersprüche wie im Erwerbsarbeitsbereich. Ja, gut, Sonne. I just wanted to say something as an old person who doesn't use Facebook. That well, you have your own website. I do have my own website, but it's static. I can't figure out the new software, but I've got it. I think that the fact that we have Well, on Facebook in particular, I don't want to get into too much of a debate about, but I don't think that virtual community is a substitute for real community. And I think Facebook has a lot of advantages from everyone I know who's on it. But I think that when that becomes people's social life, I think we're losing something that's important. And for people, when I hear people sort of talk about how much better it is to be able to have communication with people you've never met than it is with people that you actually are near, in a practical sense, that might be true. But I think psychologically, there are consequences. I think politically, there are consequences. And when the electricity goes out, we're not going to have anybody to talk to. So I think we, you know, I think, so that's my Facebook rap. And it annoys me that so much organizing now is taking place on Facebook that I might have to get on it just so I can see what's going on. And so that's a problem. In general, you know, before Facebook there was MySpace, and then before that there was Zanga.com with all the teenagers were on back in Boston, and before that was something else. And the fact that we have an immense expansion of choices is not all a good thing, I don't think. I think that there are a lot of choices that we're forced to make that are essentially meaningless choices. And if you go into the supermarket and try to figure out which box of cereal to buy, you can spend all day trying to figure out the differences between them. And if you're buying a product you don't buy very much, you can spend even longer than that if you want to actually know what you're getting. And in practice, it may not matter which one you get, but we think we have so much more control over our lives because we can get exactly the right kind of coffee from Starbucks with whatever combination of things we want. And it, you know, 20 years ago, we didn't know that we needed to do that. And so I think that the creation of needs, the capitalist creation of needs, is something that we're all subject to, that we suddenly find ourselves lusting after things that we never knew existed before. And so I just have a problem with seeing this expansion of choice in the private sphere as a blessing. Micha? Bin ich dran? Ja, darf ich ganz kurz ansagen, es sind jetzt noch so einige Leute auf der Redeliste, die wir natürlich jetzt noch dran nehmen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt danach noch mal so einen kurzen Break machen, weil wir wollten gerne die Frage, wie und ob kann Psychologie oder psychologisches Handeln in Theorie und Praxis dafür zu beitragen, Teil eines transformatorischen Projektes zu sein, noch als Frage diskutieren sozusagen und dann wieder mit euch natürlich auch diskutieren. Wenn euch das jetzt nicht total langweilt als Frage, würden wir das sozusagen direkt anschließen, dann wenn diese Redeliste zu Ende ist. Vielleicht hat das sogar schon mit der zweiten Frage zu tun, weil ich dachte, dass eine Möglichkeit, diese Eingebundenheit, von der ihr gesprochen habt, zu untersuchen, könnte sein, Prozesse zu untersuchen, in denen Leute aus der Eingebundenheit heraustreten. Um ein plakatives Beispiel zu wählen, in Protestbewegungen treten ja die Leute für eine mehr oder weniger kurze Dauer heraus aus ihren alltäglichen Routinen und Eingebundenheiten. Sie kehren irgendwann dahin wieder zurück, aber möglicherweise nicht mehr so, wie es vorher war. Und es ist ja so, dass wir, also noch ehe wir über die große Transformation reden können, schon erstmal über kleinere Dinge reden können und uns als aktiven Menschen, politisch aktiven Menschen, manchmal Dinge gelingen und wir nicht mal wissen, woran es gelegen hat, dass es uns gelungen ist. Es gibt zu vielen Protestbewegungen ja ganz überzeugende und interessante, zum Beispiel politikwissenschaftliche Theorien oder auch Theorien über die ökonomischen Voraussetzungen dieser Protestbewegungen. Aber es gibt, oder zumindest kenne ich, relativ wenige psychologische oder, wenn man so sagen will, sozialpsychologische Untersuchungen dazu. Und das könnte doch zum Beispiel ein Platz sein, wo wir, wenn wir das Geld dafür auftreiben, unsere nächsten Qualifikationsarbeiten drüber schreiben. Da hinten, könnt ihr das Mikro bitte durchreichen? Vielleicht, bis das Mikro da angekommen ist, wenn ich ganz kurz was sagen darf zu dem, was vorher gesagt worden ist, mit der Selbstverwirklichung und der Klassenspezifik sozusagen dieser Möglichkeit. Ich glaube, das ist vielleicht ist das mein Fehler gewesen in der Darstellung, ein zu emphatisches Verständnis von Selbstverwirklichung. Also ich glaube, dass diese Formen, in denen jetzt diese neuen Arbeitsanforderungen formuliert werden. Die heißen zum Teil natürlich auch Selbstverwirklichung, aber die haben ja spezielle Mittel, zum Beispiel das Mittel der Zielvereinbarung. Und der Sinn sozusagen der Zielvereinbarung ist, dass man am Arbeitsplatz sozusagen sagt, so, das muss getan werden, das muss getan werden. Das wird sozusagen im Rahmen des Teams vorgestellt. Also insofern ist die Hierarchie nicht sehr hoch, aber sehr deutlich vielleicht. Und der Sinn der Zielvereinbarung liegt natürlich genau in dem, was ich dann auch als Folge beschrieben habe, nämlich, dass man Zeit spart. Also da geht es nicht darum, den Leuten zu sagen, nehmt euch so viel Zeit, wie ihr wollt, sondern dann und dann ist es gemacht und das wird, wie alles in der Arbeitswelt, immer weniger Zeit. Trotzdem ist es aber so, dass weil die Leute selber den Weg dahin planen müssen, in vielen Arbeitsbereichen sozusagen, es nicht so, sozusagen man hängt sich oder man arbeitet sich daran nicht so leicht ab, weil einem das Gegenüber fehlt, weil man ja eine Vereinbarung getroffen hat über dieses Ziel, an der man selber beteiligt war, wie wenn man jetzt sozusagen einen Dienstplan vorgelegt bekommt und dann stehen diese Sachen sozusagen da drin. Und das stimmt, also zum Beispiel im Verwaltungsbereich gibt es das ganz viel, Krankenkassenverwalterinnen, also Sachbearbeiterinnen, solche Leute, die jetzt keine fancy Jobs haben, aber wo eben diese Form sozusagen der Arbeitsorganisation Gegenstand werden. Und zum Beispiel, wenn ihr euch erinnert an diese, Ich AG hieß das, was sozusagen das ein der Versuche war, diese Art von Denken über die Arbeit in den Niedriglohnbereich einzuspeisen. Und dann erinnert ihr euch vielleicht an diese Frau, die diese unglaubliche Plakatserie angeführt hat, die irgendwie ihr Hobby, dass sie bei der Sendung mit der Maus, wo wir alle natürlich gerührte Gefühle entwickeln, wenn wir die Sendung mit der Maus hören, gelernt hat, nämlich wie man Senf kocht, das jetzt mal zu einer Geschäftsidee macht. Und dann sozusagen steht sie da glücklich rührend und hat endlich sozusagen das gemacht, was sie schon immer machen wollte. Und das ist natürlich irgendwie sozusagen so ein bisschen absurd, aber ich glaube, auf der anderen Seite muss man sich das schon auch klar machen, dass selbst im Niedriglohnbereich die Leute lieber selber organisieren, wie sie ihre Würste braten und sozusagen im Niedriglohnsektor irgendwie verkaufen, als dass sie das unter einer unmittelbaren Anweisungsstruktur machen. Und das, insoweit sozusagen, das ist keine großartige Selbstverwirklichung, aber trotzdem haben die Leute oft das Gefühl, dass sie eben sehr viel stärker darin sie selber sein können und sich selbst einbringen und ihre Fähigkeiten entwickeln, was ja auch stimmt, weil sie merken dann, dass sie jemand sind, der diese ganzen Abläufe tatsächlich planen kann und das natürlich dann auch auf das andere Leben übertragen kann. Und ich finde auch, jetzt um nochmal so diesen Hauch zur Transformation zu, ich finde, wir sollten es auch nicht nur negativ sehen, weil das heißt natürlich auch, dass die Leute potenziell auch andere Sachen organisieren können. Ja, genau. Ja, dann passt das ja auch richtig gut, weil ich wollte mir auch nochmal das, was der Stefan auch angesprochen hat, nur jetzt diese Subjektivierung Niedriglohnbereich in der Zwangsarbeit im zweiten und dritten Sektor angucken. Und ich bin ja zum Beispiel ziemlich unsicher, wie sich das dann mischt, was du jetzt eben beschrieben hast, so eine Art von Autonomie im Niedriglohnsektor mit der Repression und dem Zwang da. Ich habe eher ich weiß zum Beispiel, die Zielvereinbarung von Aldi-Kassierern ist irgendwie so und so viel, Dinger müssen die rüberziehen. Aber es tut ja schon fast weh, wenn man darin noch so eine Art von Selbstverwirklichungspotenzial sehen könnte. Ich habe immer mal wieder den Begriff der Refeudalisierung im Mund gehabt und ich fand das ganz gut, die Vorstellung, dass sowohl Leute so im die gute Jobs haben, wo sie sich auch selbst verwirklichen können und so weiter, aber dann zum Beispiel in Frankfurt bei JP Morgan mitlaufen und so voll so eine Identität aufbauen. Es gibt auch einen unglaublich starken Zwang, damit zu laufen. Gleichzeitig sortieren sie die Herzkranken aus, weil jedes Jahr sterben bei diesen Läufen, also den Marathons, so 5 bis 10, manchmal auch mehr Leute. Und dann gibt es irgendwie sowas, ein Bereich der Gesellschaft identifiziert sich total mit sozusagen seinem Job oder bestimmte Gruppen und andere werden völlig reprimiert. Und wie passt es dann zusammen? Und wo gibt es dann zum Beispiel auch sowas, wie wenn man sagt, was vielen gemeinsam ist und mittlerweile auch so weltweit zumindest in der Arbeit in Mittelklasse ist, so eine Subjektivierung übers Internet. Für die einen ist es eher so ein Titytainment, stillgehalten zu werden. Also irgendwie angeblich hat die Game-Messe in Berlin mehr Besucher als je im Leben. Und dann denkst du ja auch, es ist ja echt ein bisschen brutal in den heutigen Zeiten, wenn sich mehr und mehr Leute irgendwie in den virtuellen Bereich flüchten und irgendwie da vergnügen. Also ich meine, die Situation wird viel krasser, aber die Leute gehen dann mehr auf die Spielemesse. Und das ist dann eigentlich schon so das, was mich dann interessiert. Was machen die Ausgeschlossenen? Und gibt es eine, wie ist denn so eine Subjektivierung unter, ja, so in, unter so feudalen Verhältnissen? Also ob Arbeit im Knast und in Behindertenwerkstätten hatten wir auch schon mal und 1-Euro-Jobs und so. Bin ich fertig? Dann hier vorne. Okay, hat sich erledigt. Dann da hinten. Ja, bei dieser Krise des Subjekts und dann noch im Zusammenhang mit Revolution oder etwas softer Transformation muss ich immer an ein meiner Meinung nach uneingelöstes Diktum von 1968 denken, nämlich was ansteht, sei die Revolutionierung der Revolutionäre. Ich will darauf hinaus, dass ich dass mein Eindruck ist, dass die Hälfte der Revolutionäre, nämlich im Wesentlichen die Revolutionärinnen, aber darüber hinaus auch noch die Hälfte der Menschheit, dieses Diktum verstanden hat und damit gearbeitet hat seitdem. Und dass die andere Hälfte sehr angestrengt versucht, daran vorbeizugucken. Und ich denke schon, dass wir nicht so richtig weiterkommen, wenn wir nicht doch nochmal diese Differenzierung des Subjekts vornehmen und uns das auch psychologisch angucken. Und Psychologie ist da meiner Meinung nach nicht so richtig eine, das hat viel weniger, glaube ich, mit Psychiatern oder mit Therapie oder irgendwie sowas zu tun. Das ist schon irgendwie, glaube ich, etwas, was wir uns aneignen sollten, um uns da auch mehr selbst zu verstehen. Ich fand das sehr auffällig, dass das Private, das hat meiner Meinung nach Christina oder war es Vanessa mit dem damit auf den Punkt gebracht, mit dem Kind, das plötzlich nicht mehr das tut, was ich von ihm erwarte. Und dass das dann mit dieser etwas armseligen Privatsphäre von Facebook irgendwie in Verbindung gebracht wurde als der neue Hort des Privaten. Also ich bin jetzt seit ein paar Monaten auch unter Twitter unterwegs und kann da immer so ein paar schöne Aphorismen irgendwie von mir geben, aber das scheint mir irgendwie doch eine etwas ja, irgendwie so eine Zeitverschwendungsform eben für Intellektuelle zu sein. Ja, das nur dazu. Ich finde schon, dass wir uns den Bereich der Reproduktion auch jetzt nochmal, ich und meine Geschlechtsgenossen, doch nochmal sehr viel genauer vornehmen müssen, sowohl theoretisch als auch in unserer Lebenspraxis. Okay, wir wollten jetzt nochmal auf das Podium zurückkommen. Vielleicht auch so ein bisschen eine Kombination aus dem, was wir noch jetzt hier diskutieren wollten. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen den Eingriffspunkt machen. Hat sich was verändert mit der Krise, so vor jetzt mittlerweile ja schon fast 2 Jahren? Und sozusagen, was sind Transformationsmöglichkeiten und wie, weiß nicht, ist da sozusagen eine Psychologie oder eine Subjektwissenschaft, hat da Möglichkeiten, Eingriffe zu bieten oder mitzuforcieren oder an so einem Projekt mitzuarbeiten. Michael, willst du anfangen? Oder? Weil ich dachte, ich gehe einfach die Reihe durch. Ja, dann fange ich an. Ja, also da war ja von Dennis Fox erst die Rede von Anthropologie statt Psychologie. Ein anderer Terminus ist jetzt Subjektwissenschaft. Also ich denke, wenn man all die Konsequenzen und Auswirkungen der Entwicklungen auf die Menschen, Leute, Individuen oder Subjekte wirklich einsammeln will, dann reicht in der Tat eine Disziplin nicht aus. Also, und die Psychologie glaube ich schon gar nicht, das denke ich auch. Anthropologie müsste man dann mindestens sagen, historische Anthropologie. Ich denke also, das, was sich da entwickelt, und ich denke, es ist immer noch in der Entwicklung zu begreifen, bedarf es eines interdisziplinären Ansatzes, den man gar nicht, oder wo ich mir zumindest nicht vorstellen kann, also welche Wissenschaft das sein sollte. Also im Moment kann ich mir da erstmal nur eine Zusammenarbeit von mehreren Wissenschaften vorstellen. Ja, dazu gehören dann eine ganze Menge, aber jedenfalls, also die Psychologie alleine, also kann höchstens nachzeichnen, denke ich mal, aber ansonsten kann sie nicht selber befreiend tätig sein, sondern eher sollte man dann die Welt von der Psychologie befreien, aber das ist ein anderes Thema. Gehört vielleicht dazu, ja. Tove, willst du weitermachen? Ich bin jetzt ein bisschen in Verlegenheit, weil so viele verschiedene Themen in der Luft rumschwirren. Zur aktuellen Krise möchte ich eigentlich gar nichts mehr sagen, weil ich denke, was das mit den Subjektivierungsprozesse und Veränderungen in den Strukturen, wie Subjekte hervorgebracht werden, das geht länger. Also das geht nicht nach 2 Jahren, ist da was verändert. Also ich glaube, dass das träge Strukturen sind. Ich möchte nochmals etwas anderes aufgreifen, weil jetzt doch verschiedentlich auch theoretische Fragen, also die Fragen nach den Konzepten angesprochen wurde, und es gab da dieses witzige Votum, dass wir ja da verschiedene Krisen der Subjekte haben. Also wenn ich das richtig verstanden habe, was Sie gemeint haben, die Krise des Subjektes, das war ja einmal eine Formulierung, die aus der Rezeption der ganzen französischen Ansätze, Michel Foucault unter anderem, aber eben auch von der französischen Psychoanalyse herkam. Und da hatte dieser Begriff ja eindeutig eine positive Seite, nämlich die Krise dieses bürgerlichen, des sogenannten starken Subjektes, also des Subjektes, das meint, die Welt beherrschen zu können. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit hier vorne gefragt, was eigentlich diese beiden Krisen der Subjekte miteinander zu tun haben und ob sie etwas miteinander zu tun haben. Ich glaube, dass das Konzept, also warum die französischen Ansätze das Subjekt gerne in die Krise gehen lassen wollten, war eben die Befragung dieser Rationalität oder der Vorstellung überhaupt eines handlungsmächtigen Subjektes, das weiß, was es tut. Ich denke, um zu verstehen, was gegenwärtig passiert, müssten wir wieder auf diese Konzepte zurückgreifen. Und jetzt, ich kann diese, also das wäre eine neue Diskussion, aber ich möchte doch vielleicht zurückgeben als Frage auch an euch beide. Ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, dass die Konzepte der kritischen Psychologie, sie sind ja auch zeitlich entstanden, eine Antwort waren auf fordistische Subjektivierungsweisen und nicht unbedingt auf postfordistische. Und da wäre meine vielleicht ein bisschen ketzerische Frage, sind diese Konzepte für das Verstehen aus der kritischen Psychologie für das Verstehen der gegenwärtigen Veränderungen und Restrukturierungen überhaupt noch geeignet, weil sie ja doch, was ich verstanden habe, davon ausgehen, dass da der Ort, von dem aus die Repression ausgeht, noch klar wäre. Und genau das ist ja unser Problem, dass das nicht mehr so klar ist. Also, ich denke, wir werden da unterschiedliche Antworten drauf geben mit verschiedenen Schwerpunkten, wie ich hoffe, sich dann entsprechend ergänzen. Ich würde das auch gerne gleich in diese Frage nach der Krise und der Transformation oder des Beitrags einer Psychologie oder Subjektwissenschaft zu einer Transformation einfließen lassen. Also ein Beispiel, was ich irgendwie sehr spannend finde, ist auf diese jetzt Wirtschaftskrise wurde ja mit unterschiedlichen ökonomischen Strategien geantwortet. Man war sich relativ schnell, es musste schnell passieren, es musste viel passieren und irgendwie war dann Geld da. Wir haben das ja im Laufe der Woche auch schon mal auf dem Podium gehört. Was ich daran interessant fand, ist, dass sozusagen schon fast eine Parallele sichtbar war, zumindest in diesen Legitimationsstrategien, das auch so ein bisschen als Naturkatastrophen aussehen zu lassen, die da hereinbrechen. Und ich finde, da kann, und da würde ich jetzt auch Michael zustimmen, eine kritische Wissenschaft und kritische Wissenschaften in einem interdisziplinären Kontext können da schon auch andere Denkmöglichkeiten und Denkmittel zur Verfügung stehen. Und da, denke ich, ist aber dann auch wieder ein Eingriff vielleicht für so eine Subjektwissenschaft möglich, dass auch die als Teil in einem solchen Projekt verschiedener kritischer Wissenschaften eben auch Denkmittel zur Verfügung steht, wie wir genau diese subjektiven Anforderungen und sozusagen subjektiven Krisenelemente und damit aber auch subjektiven Funktionalitäten bestimmter Bewältigungsweisen in den jeweils konkreten gesellschaftlichen Situationen auf den Punkt bringen können, also sozusagen dafür genau die Analysekategorien, Mittel, auch methodischen Konzepte und ja vielleicht auch Forschungspraktiken genau zur Verfügung zu stellen. Und da finde ich, darüber kann man diskutieren, inwieweit sozusagen der Teil der Gesellschaftstheorie oder auch bestimmte gesellschaftstheoretische Elemente, auf die sich da die kritische Psychologie bezogen hat, aber auch zum Beispiel, würde ich sagen, aus meiner Perspektive bestimmte Elemente in so Dimensionen von, wie wir uns Angeborenes oder Erworbenes vorstellen, dass sich da natürlich was verändert. Deswegen ein interdisziplinärer Zusammenhang auf jeden Fall und dass das immer auch wieder einer neuen Analyse natürlich bedarf. In einer neuen Situation mit neuen Erkenntnissen, seien es jetzt Erkenntnisse auch in einem naturwissenschaftlichen Sinn oder sei es jetzt Erkenntnisse über eine sich verändernde, wie wir es ja hier diskutiert haben, neue Anforderung in der Arbeits- und Lebensweise, also in der Produktions- und Lebensweise in dem Fall, also im Arbeitsfeld und bei uns zu Hause, ist natürlich notwendig zu berücksichtigen. Nur die Frage, ob, also sozusagen, ob das jetzt in die zentralen Grundlagen der Analysemittel eingeht, ich denke, das müsste man sich im Einzelnen angucken. Ich würde behaupten, dass vieles von dem, was da jetzt als so generelle Kategorien und Hilfsmittel, also gerade diese Widersprüchlichkeit, restriktive verallgemeinerte Handlungsfähigkeit und die auch für die konkrete dann, weiß nicht, kognitiven, emotionalen, motivationalen Dimensionen ausgearbeiteten Dinge auf jeden Fall nach wie vor eine wahnsinnige Aktualität haben. Und ich glaube, dass gerade diese Widersprüchlichkeit der jetzigen Verhältnisse sich in dieser Widersprüchlichkeit auch für die Subjekte und für subjektive Bewältigungsweisen wunderbar damit auf den Punkt bringen lassen. Wir können das irgendwie gerne, wir haben das ja die Woche über diskutiert und werden das auch hoffentlich dann noch in Zukunft weiter diskutieren. Und dass genau dieses Verstehen, diese Präzisierung, was sozusagen da an Zumutungen, was an Versprechen in diesen verschiedenen Veränderungen drin ist, was an am Kleinhalten, aber auch am Mitreißen oder sozusagen Erhoffen, an Hoffnungen da irgendwie mit verarbeitet wird und uns angeboten wird. Ich glaube, dass diese Dimension, wenn wir sie auf den Punkt bringen können, Ansatzpunkte für dann auch eine praktische Veränderung bieten können. Und natürlich, finde ich, muss das ein paralleler Prozess sein, wobei ich das weniger als Projekt einer neuen Sozialpsychologie verschiedener sozialer Bewegungen bezeichnen würde, sondern sozusagen hoffen würde, dass es ein Vermischungsprojekt ist, wo sozusagen die soziale Bewegung Teil einer theoretischen Entwicklung ist und umgekehrt. Mit einer gewissen Distanz immer darauf, dass man vielleicht nicht irgendwie im Gefecht auf der Straße auch gleich das Buch noch in der Hand hat. Also auch da sozusagen sich die Räume zu schaffen, über Sachen zu reflektieren und zu diskutieren und weiterzuentwickeln, was wir an Mittel und Möglichkeiten haben. Vielleicht da auch ein bisschen neuer oder besser vorbereitet als 68, weil wir zumindest auf einen großen Schatz da schon zurückgreifen können, aber natürlich auch nicht sozusagen in einer Form von Parallelität, sondern natürlich die jetzige Situation konkret in den Blick nehmen. Soweit die Sache. Ich würde jetzt direkt an Christina übergeben, weil nämlich die Frage ja an uns beide gerichtet war. Ja. Kurz, ganz kurz noch. Die Frage ist allerdings dann schon, also warum das ausgerechnet eine Subjektwissenschaft sein muss. Also du Subjekt, du war ja mal ein Schimpfwort, das ist mal gar nicht so lange her. Heute wird es verwendet einerseits, also ganz in einem sehr alltäglichen Wortgebrauch. Also das nimmt man dann mal eben in den Mund und meint aber nicht mehr als irgendeinen einzelnen Menschen oder Individuum oder so weiter. So, das ziemlich genaue Gegenteil scheint mir aber der Anspruch zu sein, der dahinter steckt, von einer Subjektwissenschaft zu sprechen. Nämlich also in der Tat, das von den Franzosen, der von den Franzosen kritisierte Anspruch, also der vollen Autonomie, Selbstmündigkeit etc. pp. Entschuldige, dass ich darauf jetzt nochmal zurückkomme. Insofern könnte also allein schon der Terminus Subjektwissenschaft also ein Teil des Problems sein, aber nicht ein Teil der Lösung, sondern die Frage könnte sich gerade darum drehen, wie könnte eine Wissenschaft oder ein Ansatz aussehen, Klammer auf, dann auch benannt werden, Klammer zu, der diese Fragen anders denkt, der dann auch nicht, also weder diesen Totalanspruch an das Subjekt schlechthin stellt, sondern auch nicht die Entgegensetzung vornimmt von Subjekt, meinetwegen hier und dann allem anderen da auf einer ganz anderen Seite, sondern das von vornherein zusammendenkt. Und wie könnte sowas aussehen, das zusammenzudenken? Okay. Ja, ich kann vielleicht an dem Punkt gleich antworten, weil ich glaube, man kann natürlich immer fragen, ob das Wort richtig ist. Ich glaube, vom Anspruch ist es eigentlich, sind wir da nicht so weit auseinander. Die kritische Psychologie hat sich stärker auf den Begriff Subjektwissenschaft bezogen als Reaktion auf das Drecksfach Psychologie, um es mal so zu sagen. Also als Abgrenzung von einer Wissenschaft, die die Menschen, also vor allem noch zu der Entstehungszeit der kritischen Psychologie ja noch, also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, noch sozusagen geradezu monokulturell, behavioristisch und kognitivistisch gedacht hat und insofern gar, also ich sag mal, Adorno hat gesagt, der Behaviorismus bringt die Leute auf das Niveau, die Menschen auf das Niveau von Lurchen hinunter und das war sozusagen die Wahrnehmung, dass das allgemein in der Psychologie so verhandelt wird. Insofern war der starke Begriff des Subjekts sozusagen einerseits der Bezug darauf zu sagen, die Psychologie ist nicht die einzige Wissenschaft, die über Menschen und ihr Sein in der Welt spricht und man soll sich sozusagen auch nicht, also man versteht sich sozusagen als interdisziplinär und gleichzeitig als sozusagen Betonen dessen, dass es eben um in die Welt eingelassene Menschen geht. Vom Anspruch sozusagen des Forschungsgegenstandes, da sind wir, glaube ich, in der kritischen Psychologie fein raus, weil unser Forschungsgegenstand ist ja gar nicht das Subjekt oder die Subjekte, sondern die Welt, wie sie sich den Menschen darstellt und aus welchen Gründen sie dieses so sehen und welche Probleme sie damit haben, sozusagen. Insofern machen wir kein Inventar der Subjektivitäten und der sozusagen der Krankheitsbilder, die daraus entstehen. Zumindest ist das der Anspruch, man viel in der kritischen Psychologie ist ja auch immer ein Problem, dass da nicht so viele Leute übrig sind, dass man überhaupt genau sehen kann, was man eigentlich macht oder machen würde, wenn man so viel forschen würde. Ja, vielleicht ist das zumindest eine Antwortrichtung. Ich wollte auf diese Transformationssache eine kleine Geschichte erzählen, an der man, glaube ich, ganz gut sehen kann, oder ich zumindest verstanden habe, was eigentlich Anforderungen sein könnten an eine psychologische oder beratende, wie auch immer, Praxis von Leuten, um mal so rum anzufangen, nicht mit der Theorie. Ich habe diesen Vortrag über diese Mobilisierung der Emotionen und der Einzelnen in der Arbeit und so, das halte ich ja öfters. Unter anderem habe ich das mal beim der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie bei ihrem Jahreskongress gehalten und habe versucht, sozusagen diese Sachen, die ich jetzt auch so kurz erzählt habe, so ein bisschen auszuführen, auch zu zeigen, wo das überall in die Alltagskultur eintröpfelt. Zum Beispiel, ich habe das ja öfters mal schon veröffentlicht, in diesen Popstars-Filmchen, also in der Castingshow Popstars, wo es diesen, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, da werden die Leute ja getrimmt sozusagen, sich auf der Bühne bereit zu finden, genau das zu tun, was Schauspieler auch tun, also ihre Emotionen zu mobilisieren und bestimmte Formen von geforderten Performances dahin zu legen, inklusive, also authentisch im Sinne von, dass sie diese Emotionen tatsächlich fordern, tatsächlich produzieren in dem Moment. Und da gibt es so einen Drill Instructor, Detlef Dizos, Tanzlehrer hier aus Berlin, und der ist sozusagen dafür zuständig, diese zum Teil sehr jungen Kids irgendwie vorher so fertig zu machen, dass sie hinterher auch genug emotionale Breite haben, die sie dann da auf der Bühne sozusagen produzieren können. Und es ist wirklich, also es ist wirklich ganz interessant anzuschauen, ist zwar schwer zu ertragen, aber es ist wirklich, als ob man sozusagen diese Selbstmanagement-Ratgeber lesen, also vorgeschrien bekommen würde. Und dann habe ich da so ein paar Szenen erzählt, aus denen das so sehr eindrücklich hervorgeht. Und hinterher stand dann einer von diesen Verhaltenstherapeuten, die sehr nett waren in der Diskussion, auf und sagte, ja, er sei jetzt so ein bisschen verunsichert, weil nachdem er sich das so angehört hat, muss er sagen, dass er eigentlich auch ziemlich genau das macht in seiner Therapie. Also was auch kein Zufall ist, weil er die kognitive Verhaltenstherapie tatsächlich ja, wie das neurolinguistische Programmieren auch, solche Momente aus der Theatertechnik, der sozusagen Aktualisierung von Emotionen zur Bereitstellung von Handlungsbereitschaften aufgegriffen hat sozusagen. Und das Interesse ist natürlich auch nicht einfach nur blöd, also er sagt, also oder fies oder so, sondern er sagt, die Leute kommen zu mir in die Therapie und kommen mit ihrem Leben nicht mehr klar und ich bringe ihnen bei, wie sie sich selber in eine Situation bringen können, wie sie die Aufgaben, die sie bewältigen wollen, auch bewältigen können. Und so, das finde ich, kann man auch nicht einfach so denunzieren, sozusagen. Das ist ja natürlich ein berechtigtes Interesse der Leute. Aber das Interessante finde ich, dass, glaube ich, auch zunehmend in den letzten Jahrzehnten auch die Vorstellung, dass Beratung und auch psychologische oder was, also in diesem Umfeld sozusagen stattfindende Arbeit mit Menschen, kaum noch so gedacht wird, dass man vielleicht dafür da sein könnte, auch bestimmtes Wissen bereitzustellen über Solidaritätsformen, die es geben könnte, über Vernetzungsmöglichkeiten, über Möglichkeiten, Gegenmächte oder Gegenkräfte zu entwickeln, sich zusammenzuschließen mit Leuten und vielleicht auch was zu ändern und so weiter. Also auch auf ganz banale Weise, ich würde gerne mal eine Umfrage machen, welche Therapeuten eigentlich wissen, wo in ihrem Zuständigkeitsbereich Hartz-IV-Frühstücke stattfinden oder sowas. Das, ja, okay. Aber ich glaube, dass dieses Wissen sozusagen vor 20 Jahren auch bei den beratenden Menschen noch weiter verbreitet war, weil es eine stärkere Alltäglichkeit gibt. Das ist jetzt ein Alltagseindruck von mir, dass das so war. Aber das, glaube ich, ist einerseits sozusagen eine praktische Herausforderung, die man erfüllen müsste, wenn man in diesem Bereich tätig sein will und nicht diese Individualisierungs- und Mobilisierungsanforderungen an die Leute einfach so übersetzen will, dass man ihnen beibringt, wie sie das schaffen, sondern auch sozusagen Alternativen zu thematisieren. So. In der kritischen Psychologie gibt es den etwas, wie so oft, etwas hölzernen Begriff der kooperativen Integration, die als wo sozusagen gesagt wird, ja, in gewisser Weise ist es natürlich kein voluntaristischer Akt, wie man sich den Nahelegungen, die ja mit so einer gewissen Herrschaftlichkeit an einem herangetragen werden, wie man sich denen entziehen kann. Man kann nicht einfach sagen, dann denke ich halt eben nicht in Verwertungskategorien oder so. Aber es gibt eine, also das heißt sozusagen, wie weit man Alternativen denken und voranbringen kann, ist auch eine Frage von Kräfteverhältnissen. Also in diesen alten Texten der kritischen Psychologie ist die kooperative Integration immer so ein bisschen kurzschlüssig an die Organisation der Arbeiterklasse und ihre Verbündeten geknüpft. Aber das ist ja sozusagen nicht zwingend und kann ja auch sozusagen problemlos gedacht werden, als welche Formen gegenhegemonialer Zusammenschlüsse gibt es denn eigentlich und welche Bereiche müssen da thematisiert sein, um wirklich sozusagen eine Alternative denkbar machen zu können. Genau. Dann Dennis bitte nochmal und danach wollten wir auch hier wieder die Diskussion mit euch allen natürlich eröffnen, ne? Doch unsere letzten Minuten und wenn ihr noch durchhaltet. I just wanted to say something brief. The question of the crisis of the intellectual came up a little while ago, and it seems to me there are different kinds of intellectuals, and something else has come up is the importance of interdisciplinary thinking, and to me, it's always seemed that intellectuals should spend more time addressing the public rather than each other. And I think part of the problem with being an intellectual in a university is that we tend to talk to other intellectuals in universities and we write in journals that other university intellectuals read. And we don't get career credit for speaking to the general public or writing for the general public. And we often find it less interesting to do that because we have to change our language and we have to talk in ways that they might understand us. And that's not what we learn to do in university. So it's hard work. But I think that that's important. And I think Vanessa said is one possibility. One thing we might do in thinking of transformation is joining with social movements and working with non-university people, and I think that that's an important thing for intellectuals to do, for academics to do, to the extent that we can do that. And when I think of books that have been significant in the development of different political trends in the States in the last period of time that I can think of it, they're books that people don't really read in school. They're books that people hear about and come across and browsing in bookstores, as long as we still have bookstores. One of the advantages of having a bookstore is that you have to pass other books to get to the thing that you're looking for. And so I think there are public intellectuals who have a following in terms of people looking for what they have to say and meeting about it and talking about it, and they're not doing that primarily through university coursework. And I think that's an exciting thing to try to develop, and something that would be, you know, useful for us to look at doing. Ja, jetzt seid ihr noch mal dran, wenn ihr wollt. Ja. Wie ist aber wenn wir in 7 Minuten aufhören? Also wir wollten eigentlich so bis 9 machen ungefähr. Genau, also. Also außer ihr wollt, also wenn ihr jetzt alle sagt, ja. Nee, es sind noch 1000 Fragen und die dauern noch 15 Minuten, dann machen wir. Ja. Ja, hi. Also ich frage mich immer, weil das hat es ja irgendwie schon mal gegeben, so in den 70er Jahren mit dem Projekt halt eben der feministischen Bewegung halt irgendwie zu sagen, wir machen das jetzt hier alles mal ein bisschen transdisziplinär und wir sind zwar jetzt, haben jetzt hier einen akademischen Grad, aber was hat das eigentlich zu sagen so? Also dass man einfach mal die Rolle hinterfragt und die Leute, mit denen man dann zusammenarbeitet, eben in Bündnissen und sonst wo, eben zusammen irgendwelche Texte verfasst. Und ich meine, wenn es dann nicht wissenschaftlich ist, dann können die Leute, die studiert haben, es verwissenschaftlichen oder so, aber nicht irgendwie sagen, okay, dann mache ich da gleich meinen Namen drauf. Also ich meine, das, was wir, also ich vielleicht später und die, die fertig sind, vielleicht schon jetzt, machen, ist ja einfach irgendwie, wir forschen irgendwas, wir arbeiten da mit Leuten zusammen und schreiben da aber mehr oder weniger immer unseren Namen drauf. Also ich meine, damit ist ja, also das ist ja eben schon mal eine Form von Hierarchisierung so, die ja auch irgendwie total wichtig ist, um irgendwie Kapital auch zu akkumulieren so. Und irgendwie hat es das Projekt ja schon mal gegeben und ich frage mich halt einfach mal, wo das bleibt, also wo man einfach mal sagt, naja, scheiß halt mal drauf, irgendwie mit meiner Reputation oder so ist zwar nett, aber davon kaufe ich mir auch kein schöneres Leben im Grunde, weil wenn das eigentlich dem widerspricht, was ich eigentlich gut finde so. Und ja, das wollte ich eigentlich nur sagen, irgendwie. Ich würde, also wenn wir das jetzt hier noch die paar Minuten weiter diskutieren, gerne noch so ein bisschen einen Schwerpunkt reinbringen. Ich finde, es geht nicht nur um eine akademische Psychologie, sondern natürlich gerade auch um die psychologische Praxis und die, die mit den konkreten Auswirkungen dessen, was gesellschaftlich passiert, zu tun haben. Also der alte Vorwurf war ja immer der des Reparaturauftrags, ja, die Leute wieder fit für den Arbeitsmarkt zu machen und klar, diese Funktion bleibt und natürlich sind dann die Leute, die auch da in diesen Positionen sind, die Leute wieder fähig für den Arbeitsmarkt machen zu müssen oder sozusagen abzufedern, was da an neuen Anforderungen kommt, irgendwie therapeutische Strategien vielleicht zu vermitteln, um mit dem Stress besser klarzukommen, damit letztlich auch die Gene so funktionieren, wie sie wollen oder sollen. Wie auch immer, das heißt sozusagen diese Dimensionen. Da ist noch ein bisschen mehr als nur die akademische Psychologie und mir fällt es häufig sehr viel leichter, diese akademische Psychologie vielleicht auch ein bisschen aus meiner Perspektive zu problematisieren, auf ihre Biologismen hinzuweisen, auf ihre Gesellschaftslosigkeit, auf ihren sozusagen isolierten Blick auf Übergeneralisierung und sozusagen aber diese Frage, die auch so ein bisschen am Anfang genannt wurde, von was sind eigentlich, also sozusagen, was hindert uns an der Veränderung und was sind sozusagen die psychischen Dimensionen oder auch sozusagen subjektiven Dimensionen daran und kann auch eine sich kritisch verstehende Subjektwissenschaft nicht im Sinne von dieser, wir definieren jetzt, was die Unterwerfungsstrategie, Unterwerfungsstruktur ist und da sind wir alle quasi gleich drin und funktionieren alle gleich und ich finde auch, obwohl ich das sehr sympathisch fand, was Tove heute hier vorgetragen hat, ich finde auch da noch nach wie vor die Problematik, dass diese Größenfantasien oder diese Begeisterung, dieses Lustprinzip im Über-Ich oder so, ich weiß nicht, ob das alles auf den Punkt bringt, ob sozusagen wir alle in einer, also ob es wirklich zu einer Vereinheitlichung oder dann eben auch geschlechtlich spezifizierten Subjektivitätsform wird, die wir auch als Subjektivitätsform so präzise artikulieren können. Und ob nicht die Zentralität ist, genau diese unterschiedlichen Positionierungen, Lebenssituationen, Alltagskonzepte, Anforderungen in diesen Alltagskonzepten in ihrer Widersprüchlichkeit, natürlich rückgebunden an die gesellschaftlich strukturellen Dimensionen da drin, wie Geschlechterverhältnisse, wie irgendwie rassistische Strukturierung, wie auch bestimmte, ganz klar finde ich zentral, Klassenverhältnisse da drin und auch in diesen Klassenverhältnissen unterschobene Unterschichtungen, so bis hin zu den komplett aus der Arbeit rausgedrängten, sozusagen, dass da natürlich irgendwie diese gesellschaftlich strukturellen Dinge, aber die halt zu verbinden mit diesen sehr hochindividualisierten und auch alleingelassenen subjektiven Anforderungen und Problemen und Bewältigungsstrategien drin, das auf den Punkt zu bringen und daraus verallgemeinerbare Strategien zu entwickeln. Ich finde, das ist schon auch eine Sache, die man in politische und soziale Bewegungen hineintragen kann und auch sozusagen darüber hinaus. Ja, aber... Mir fällt gerade auf, ich habe keine Ahnung, ob es auch Gruppentherapie gibt in der kritischen Psychologie, weil das oder Gruppen, wo, okay, das ist die Frage. Christina Grimm. Es gibt gar keine Therapie in der kritischen Psychologie, insofern gibt es auch keine Gruppentherapie. Also kann man nicht mal einen Vorschlag zur Geschäftsordnung, wenn es hier jetzt wirklich noch weitergeht, dann wäre ich auch sehr für eine Pause und außerdem könnte man das auch mal abstimmen. Also wenn schon Demokratie, dann auch okay. Richtig. Also jetzt mal ganz kurz, um zu skizzieren, was an dem Abend jetzt noch kommt. Also wir können entweder jetzt noch 5-7 Minuten machen und dann hören wir auf, dann wird hier umgebaut, dann gibt es Party. Oder wir machen jetzt eine Pause von, keine Ahnung, 10 Minuten, dass jeder einer rauchen kann, wer will. Und dann machen wir noch eine halbe Stunde und dann gibt es Umbau und Party. Wer lieber noch ein bisschen länger sprechen möchte und jetzt eine Pause möchte, jetzt bitte die Hand heben, bitte. Und es kann immer noch sein, dass allen alles egal ist. Wer möchte lieber jetzt noch 2-3 Redebeiträge und dann Schluss? Deutlich. Johannes. Es gab die einleitende, also ich hatte noch mal so kurz die aktuelle Krise erwähnt. Ich glaube, was ich an der, also viel würde ich an der auch nicht festmachen, weil ganz viele von den Entwicklungen, die wir beschrieben haben, vorher angefangen haben und woanders weitergehen. Aber ich glaube, man kann sagen, dass die nicht so stark als irgendeine Naturkatastrophe wahrgenommen wird, gerade wenn man irgendwie sagt, so und so viel Prozent können sich auch was anderes vorstellen. Das heißt, dafür sind, glaube ich, Krisen ganz gut, dass man irgendwie sieht, es gibt etwas, was nicht automatisch läuft und dass da wenigstens potenziell irgendwie eine Veränderung möglich gewesen wäre, ist, wie auch immer, das muss man, glaube ich, in den nächsten Jahren sehen. Ich glaube, man muss bloß auch sehen, dass diese Krise eben mit den ganzen öffentlichen Mitteln, die jetzt umgelagert wurde, für die öffentlichen Haushalte einfach eine ganze Menge Minus bedeutet und das geht sehr stark wieder Richtung Privatisierung in den nächsten Jahren. Public-Private Partnerships, öffentliche Dienstleistungen etc. pp., was auch, glaube ich, wieder diesen Individualisierungsdiskurs enorm antreiben wird, auch gerade in Deutschland. Zur Bildung von kritischen Theorien und was die noch zu tun hätten. Ich finde dafür diese Debatte um Intellektuelle manchmal extrem nervig. Wenn sie reflexiv benutzt wird, dann finde ich sie ganz angenehm, weil eigentlich geht es mir ziemlich auf den Sender. Das hängt auch damit zu tun, dass immer Leute für andere sprechen wollen. Das ist für mich auch mal die Frage, die irgendwie auftaucht, wo bleiben eigentlich die Massen? Also es waren nicht nur die, die vorhin zu spät gekommen sind, sondern einfach die anderen Massen. Und das ist, finde ich, am ehesten eine Sache, die mich auch interessiert, wenn man über Anthropologie redet und dort schaut, da geht es sehr viel darum, wer spricht für wen, auch bei diesen ganzen kulturellen Beforschungssachen. Wen beforscht man eigentlich und warum forschen die eigentlich nicht mit uns? So dieses ganze Konzept des Mitforschertums, wer interessiert sich eigentlich für unsere Theorie? Wenn wir das selber machen, ist das auch okay. Und wenn es für unsere Lebenslage und unsere Position dieser Gesellschaft funktioniert, dann ist das nichts Schlechtes. Aber da muss man auch sagen, dann macht man eine Geltungsbegrenzung und gut ist. Oder man muss irgendwann mal schauen, mit wem wir mal eigentlich ins Gespräch kommen, wenn es viele werden sollen. Dann muss man vielleicht auch anders sprechen. Die Grundlegung der Psychologie von 83, also da kann man schon mal auf einer Ebene der Sprache finde ich sehr gucken. Also meine erste Beschimpfung der kritischen Psychologie ist eigentlich immer, erstes formales Satzkriterium ist nicht Subjekt, Prädikat, Objekt, sondern mindestens 5 Kommata. So, da kommt man mit vielen Leuten nicht so richtig ins Gespräch, zumindest nicht besonders schnell. Und das ist etwas, wo ich denke, wenn man mit jemandem ins Gespräch kommen will, dann geht es auch um Sprache Und da finde ich, könnte man sehr gut dran arbeiten, nochmal zu gucken, kann man da anders drüber reden und mit wem will man drüber reden. Das wäre für mich eine der nächsten Aufgaben oder eine der dauernden Aufgaben, wo wir auch selber, wenn wir Theorie schreiben, gucken können, wie machen wir das. Okay, ich glaube, das Wort Party hat ja auch mal so ein bisschen umstrukturiert hier. Gehaltvolle Worte zum Abschluss. Also wir können auch einfach aufhören. Okay, ich würde sagen, wir stehen vielleicht nicht länger zwischen euch und der Erholung. Ich möchte aber ganz herzlich mich bedanken bei den Teilnehmern auf dem Podium, also Michael und Tobe, Vanessa natürlich und Dennis. Und euch möchte ich natürlich auch sehr gerne herzlich danken für eure Geduld und eure Teilnahme und die Erkenntnisfortschritte, die hoffentlich in der letzten Woche dadurch entstanden sind. Genau, wenn jetzt von euch noch jemand helfen könnte, ein bisschen beim Umbau, wäre das super. Wir müssen hier diese ganze Bestuhlung rausräumen und dann geht es dann auch bald los mit der Musik.